Wir haben den 3. September inzwischen. Das Jahr neigt sich so allmählich dem Ende zu. Aber die Bundesliga hat uns ja erst ganz kurzfristig in seinem Würgegriff. Vierken 2-11, die Supershow werden wir heute absolvieren. Und zwar mache ich das natürlich im Leben nicht alleine. Nein, denn der Poccio ist natürlich wie immer mit von der Partie. Ja, hallo, da ist er. Schönen guten Tag. Der Poccio. Der Hollyho Poccio. Der Hollyho Poccio. Wie bist du durch den Spieltag gekommen? Es war ein bisschen deprimierend, ne? Also es war, ja, es war super für meine Mannschaft, das kann man nicht anders sagen, aber tippspieltechnisch. Willst du schon gleich so doch emotionalen Themen vorangehen? Ja, man muss es ja einfach sagen. Ich bin da einfach im Moment noch ein ziemlicher Tippspielversager. Hashtag Tippspielversager. Ist einfach so. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir ja am Ende des Spieltags, am Ende des Tippspiels für dich ein extra T-Shirt. Hashtag Tippspielversager. Ja. Ich hätte es verdient. Und Ricky und ich machen uns T-Shirts. Wir waren dabei. Ja, Gareth Bale. Wir machen, also warum diese Ausgabe sowieso erstmal eine Supershow ist. Andere in Multimilliardenkonzernen haben es uns ja vorgemacht, wenn man zwei Franchises zusammenfügt, dann ist es automatisch eine Supershow. Ja. Und zwar wird diese Ausgabe aus den zwei Gründen eine Supershow sein, weil wir zum ersten natürlich eine normale Vierken 2-11er Show machen. Also im Prinzip besprechen wir den vierten Spieltag und das Hickhack, was es sonst um diesen Spieltag gab, den Supercup natürlich, ne, der ja am Freitag war, die damit verbundenen Verletzungen beim FC Bayern München. Und wir werden auch eine Transfer-News-Ausgabe machen. Ineinander verwurscht ist das. Also ich weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt möglich ist. Ich habe es jetzt einfach mal versucht. Ja, ja. Aber ich habe ja auch, als ich meinen PC gestartet habe, und an der Seite habe ich ja noch so eine Kurbel, ne, um das Ding warm laufen zu lassen, so wie an den Autos auch bei mir im Dorf hier noch dran sind. Ja. Und da musste ich auch, als dann klar war, Supershow, und mein PC hat das sozusagen alleine nur dieses Logo gesehen, da musste ich schon dreimal mehr drehen, damit ich überhaupt noch Strom habe, um die Supershow mir anzeigen zu lassen. Das wird ein dickes Ding. Ich denke auch. Ich glaube nicht, dass wir wieder auf 2 Stunden kommen wie letzte Woche, aber ich denke mal, über 1 Stunde werden wir definitiv machen. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt im Vorab schon so festplappern. Wir Tratschständchen, ne? Tratschständchen. Ja. So ist es halt. Reine Tratschständchen. Ja, und ich glaube, am Ende der Sendung müssten wir dann auch nochmal kurz über den großartigsten Fanshop aller Zeiten reden, denn wir haben schon wieder ein neues T-Shirt. Ein T-Shirt, was die weiblichen Fans diesmal anspricht. Natürlich wollen wir dann auch nochmal über das Tippspiel kurz sprechen, Poccio. Es tut mir wirklich leid. Nee, man muss ja auch über Sachen sprechen, die einem vielleicht ein bisschen wehtun. Es war wirklich das schlechteste Tippspiel von 3 Menschen grundsätzlich. Wir haben insgesamt, Ricky und ich haben 8, ne? Also 16 Punkte und du hattest 4? Ja. Wir haben zu dritt nur 20 Punkte gemacht. Das hatte Ricky im ersten Spieltag alleine. Ja, ich weiß. Aber gut, da kommen wir im Detail, kommen wir da am Ende drauf. Detail. Und natürlich unsere Tops und Flops, die wir jetzt in dieser Sendung natürlich immer fest einbauen wollen. Und du hast ja schon 2 ausgewählt, ne? Ich war schon fleißig, ja. Boah. Und ich weiß gar nicht, über den 5. Spieltag brauchen wir, glaube ich, so großartig gar nicht reden. Oder wollen wir noch eine Sendung machen nach den Länderspielen? Ich glaube schon. Also ich glaube, in der Richtung kann man schon noch was machen. Es ist ja jetzt noch ein bisschen hin bis zum nächsten Spieltag. Am Freitag, den 13. geht es ja weiter mit der Bundesliga. Und bis dahin machen wir bestimmt noch mal was. Das wären ja 10 Tage bis dahin. Das ist ja auch abartig, ne? Solange möchte ich ekelhaft alleine lassen. Übrigens, vielen Dank für die angezogenen Likes bei uns auf Facebook. facebook.com/vierken2elver. Dort the place to be. 122 Likes haben wir. Seit der letzten Ausgabe hatten wir 108 übrigens. Ja. Also schön. Also vielen Dank. Freut mich wirklich. Man hat ja sonst nichts. Man verdient ja kein Geld. Wie gesagt, mit den T-Shirts und so verdienen wir allerhöchstens 50 Pfennige. Und wenn ihr uns wirklich eine Freude machen wollt, dann liked uns bei Facebook oder followt uns bei Twitter @vierken2elver. Aber Poccio, wir haben schon zu lange und zu viel geredet. Wir müssen langsam mal über den rollenden Ball, über das Rollader. Und da müssen wir natürlich über, was war das für ein Medienhype? Ich glaube, als Barack Obama vor 5 Jahren, 4,5 Jahren an die Macht gekommen ist, möchte man schon was sagen, gab es das letzte Mal so ein mediales Aufsehen, wie jetzt, letzte Woche war es ja schon fast, der Kevin Prince Boateng Transfer. Was war denn da bitte schön los? Ich glaube es ja nicht. Man ist ja wirklich förmlich aus allen Wolken gefallen, um die Superlativen noch mal ein bisschen zu vergrößern. Ja, Boateng zu Schalke. Ich hab's im Edeka gelesen. Im Edeka? Direkt angerufen, weißt du es noch? Ja. Entschuldigung, ich bin auch völlig aufgewühlt. Ja, du bist ja auch völlig aufgelöst und aufgeregt. Hast schon fast unter dich gemacht, als du das mitbekommen hast. Mhm. Nee, aber mal ganz im Ernst. Also es war ja wirklich so, ich habe damit nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Er hat vorher noch 2 Tore für Mailand gemacht, schien da auch sehr glücklich zu sein und so weiter. Und dann auf einmal sitzt er in Gelsenkirchen bei der PK und erzählt, dass er glücklich ist, in Schalke zu sein, was Jürgen Klopp ja auch bei der anderseitigen PK ein paar Kilometer weiter sehr amüsant fand. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, war auch sehr witzig. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich ein Knaller und es ist natürlich auch ein Transfer-Coup, kann man fast sagen, für den FC Schalke 04. Er hat vor 3 Wochen ein Interview gegeben in Italien, da hat er gesagt, dass der Borussia Dortmund sein Lieblingsverein ist und paar Wochen später wechselt er dann zum Arch-Nemesis, Borussia Dortmund zu Schalke, und auf der PK wurde er darüber natürlich angesprochen und er sagte, das hat sich erledigt, jetzt ist Schalke mein Lieblingsverein. Daraufhin antwortete Jürgen Klopp auf seiner Pressekonferenz, bis heute Morgen war es noch ein guter Junge. Ja. Und er hat ihn auch wohl, Jürgen Klopp hat das von seinem Sohn erfahren. Der Sohn kam zu ihm und hat gesagt, hier Papa, der Kevin Prinz, der ist jetzt Schalker. Und das hat wohl Jürgen Klopp gar nicht geglaubt und hat das dann selbst irgendwie durch einen Pressesprecher mitbekommen. Und ja, dann hat Jürgen Klopp ihm wohl morgens eine SMS geschrieben oder was man sich da im Kohlenpott so schickt. Eine Brieftasche. Ein Rauchzeichen oder so. Rauchzeichen wahrscheinlich wird es gewesen sein. Und in der SMS stand wohl nur S04, 10 Fragezeichen. Ja. Kann man mal so machen, ne? Ich meine, klar, jeder hat eine Flatmate für SMS, auch heute, auch Jürgen Klopp anscheinend. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das ja an sich eine lustige Aktion, ganz klar. Ich glaube ja auch, dass Kevin Prinz Boateng sicher auch 2-3 Euro bei Schalke verdienen wird und dass jede Entscheidung auch gegen einen Herzensclub oder gegebenenfalls für eine neue Herausforderung, die er sicherlich auch suchen will, ich will ihn ja jetzt auch nicht zu schlecht reden, sicher das alles ein bisschen leichter macht. Kevin Prinz Boateng wird sicher eine sehr, sehr große Rolle bei S04 spielen. Das heißt, er wird sich um seinen Platz in der Startformation, wenn er seine Leistung bringt, natürlich keine Sorgen machen müssen. Und nichtsdestotrotz ist der FC Schalke 04 natürlich auch ein Verein, der eigentlich, auch wenn es im Moment ein bisschen anders aussieht, aber sicher in den nächsten Jahren immer sehr hoch international spielen wird, gegebenenfalls sie sich für die Champions League qualifizieren kann. Und damit macht er dann eigentlich keinen Rückschritt im Gegensatz zum AC Mailand, wenn man sich das 1:1 überlegt. Man munkelt ja von 12 Millionen Euro Ablösesumme. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Mhm. Und man fragt sich natürlich, wie kann Schalke 04 das stemmen? Aber so gut, sie stehen wohl schon seit einem Jahr in Kontakt und wollten wohl immer mal wieder, dass Kevin Prinz zurück nach Deutschland kommt. Der erste Grund ist wohl, weil er halt zurück in die Heimat will. Der zweite Grund ist, dass er in Düsseldorf ein 5-jähriges Kind hat. Hast du es mitbekommen? Nee. Von einer Frau halt, mit der er wohl mal. Da habe ich mir schon fast gedacht. Mhm. Also nicht, wie wir erst dachten, aus einer schwulen Beziehung, dass sie da sich ein Kind adoptiert haben. Nein, das ist tatsächlich eine Frau gewesen. Mhm. Und ja, da hat er, wie gesagt, in Düsseldorf hat er ein 5-jähriges Kind. Und ja, Jerome Boateng wusste es wohl schon 1-2 Tage früher. Okay. Kann man ja auch verstehen, ne? Also, ja. Ja, ich glaube, beim Götze-Bruder, der wusste es ja auch ein paar Stunden früher schon. Ne? Also von daher, natürlich werden die sich dann untereinander kurz schließen, werden darüber reden. Ich bekomme kurzfristig gerade auf dem per heißer Nadel gestrickt rein einen Tweet an mich persönlich selbst von Olivier Giroud, seines Zeichens Stürmer-Tank. Ich sage mal Stürmer-Tank. Mhm. Von Arsenal London, und zwar twitterte er gerade, yesterday just arrived in Paris and heard this morning Özil new sign. Welcome in the Gunners family, Mesut. Das ist ja wirklich, ist das eine Familie, ne? Es ist eine reine Schützenfamilie. Es ist eine reine Schützenfamilie. Man kann es nicht anders nennen. Gestern hat auch Etienne Gardet getwittert, dass Özil endlich bei einem sympathischen Verein wäre. Das ist gar keine schlechte Aussage, das stimmt irgendwo. Ich mag Real Madrid. Ja, du magst ja auch den FC Bayern. Ich liebe den FC Bayern. Was denn? Ja, nix. Mir war gerade kurzfristig ein bisschen schlecht. Wie ich gehört habe, eure Page heißt ja borussia.de. Ja. Du liebst ja auch diesen Club. Ich bin ja damit geboren, das ist ja was völlig anderes. Ja. Zu Bayern kommen wir gleich noch. Ich finde aber, wir sind unser Lokalkolorit, sprich Gladbach, Bayern und Hannover, das ist jetzt nicht unbedingt in den letzten Ausgaben in den Vordergrund gerückt. Nee, absolut. Darf ich, wirklich jetzt? Nee. Das ist ja auch nicht unsere Intention, unser Metier. Aber wir müssen gleich drüber sprechen, wie gesagt, Supercup-Gewinner. Supercup. Wer hat's gemacht? Ja. Unser Lieblingsclub, FC Bayern München. aber nochmal zu Prinz Boateng, er hat ja, was waren das, 75 Minuten gespielt oder so? Ich habe das komplette Spiel gesehen. Ich habe Leverkusen gegen Schalke oder Schalke gegen Leverkusen, call it if you will, komplett geguckt, alle 92, 93 Minuten. Ich hatte so derbe Bock auf das Spiel und es hat mich auch nicht enttäuscht. Das war wirklich ein schöner Kick. Ja. Boateng hat jetzt noch nicht so wirklich eingeschlagen, aber, Pocho, es gab eine Szene, da hat man ganz klar gemerkt, dass dieser Kevin Prince Boateng nicht nur spielerisch ein Pluspunkt ist in diesem ganzen Deal, sondern auch vom Standing. Finde ich, man hat es ganz klar gesehen, und zwar gab es eine Szene, da steht Boateng mit dem Rücken, er hat ja meistens 10 gespielt, ne? Oder hängende Spitze fast schon. Er stand mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und hat und vor ihm hat halt Neustädter gespielt, also ne, auf der 6 und hatte den Groschenroman, ja. Und der Grosch. Und dann Boateng hat ihn angebrüllt, hier, da, spiel dahin, gestikuliert auf die Flügel, da lief Draxler wohl sich gerade frei und was macht Neustädter? Spielt genau die Flanke dahin, kam nicht ganz an, aber man hat schon ganz klar gemerkt, der hat jetzt schon ein Standing. Also der hat da wirklich schon wild rumdirigiert und das gefiel mir alles sehr, sehr gut. Und Jens Keller hat ja auch nach dem Spiel in dem Interview gesagt, dass Boateng gesagt hat, ich reiße die Jungs mit. Und ich finde, das hat er auch schon gemacht. Er hat da wirklich schon ein bisschen die Hosen angehabt, hat auch mal das ein oder andere unangenehme Foul gemacht und war ja auch wirklich das ein oder andere Mal vorm Tor brenzlig. Also hat ja auch diesen Kopfball da gemacht, ne? Den Bernd Leno großartig gehalten hat. Ja. Also ich finde, dieser Transfer ist von A bis Z ein sehr, sehr guter. Spielerisch, sportlich war es bisher vielleicht noch nicht die ganz große Offenbarung, aber vom Standing her ist das jetzt der Chef im Ring und das brauchten die Schalker. Ja, es ist eine beidseitige Win-Win-Situation, um es mal so zu bezeichnen. Ja. Der FC Schalke gewinnt einen Spieler, der spielerisch auf jeden Fall weiterhilft, der natürlich auch jetzt, sagen wir mal, wie es ist, der wird bei den Schalke-Fans richtig groß ankommen. Also das Trikot mit der Nummer 9 und seinem Namen wird sicher sehr gut verkauft werden in den nächsten Wochen und Monaten. Auch das bringt Geld in die Kassen. Und nicht als geringsten Grund ist halt Kevin Prince Boateng der von dir angesprochene Leader. Ein Spieler, der eine Mannschaft mitreißen kann, auch wenn sie gegebenenfalls mal im Rückstand ist, auch vielleicht 2-3 Tore im Rückstand ist, dann nochmal die Sache umzudrehen. Und natürlich eine Kampfsau vorm Herrn. Also der kann eigentlich dem FC Schalke 04 und der Region Schalke und so weiter, könnte kein Spieler fast besser zu Gesicht stehen, glaube ich. Ich finde auch. Natürlich, menschlich sagt man ja immer, schwieriger Typ, aber ist mir eigentlich auf dem Platz scheißegal. Ja, dann dürfte man eigentlich wahrscheinlich auch gar keine Musik mehr hören, wenn man an die Menschlichkeit seiner Lieblingsinterpreten denkt. Oder Freiwild. Oh Gott. Es gibt Freiwildhörer. Es gab mal einen Blue Moon, da ging es da um diesen, was war das, Echo? Dass die alle abgesagt haben, dass Freiwild auch nominiert war. Und dann haben auch tatsächlich einige angerufen, die dieser Gruppierung, möchte ich, dieser Kapelle, nenne ich sie mal, doch sehr positiv zugewandt sind. Ja, eben das sein, nicht meins. Aber na gut, es gibt auch Leute, die wählen SPD. So, Boateng, gibt es noch irgendwelche Geschichten zu erzählen? Ich finde, gutes erstes Spiel für die Schalker, oder? Ich bin, also was ich noch so ein bisschen, was ich glaube, gar nicht aufgeklärt worden ist, ist, dass eigentlich Boateng ja noch 2 Spiele Sperre gehabt hätte. Ja. Ne? Mhm. Aber sie verjähren wohl nach 6 Monaten. Ach, guck an. Ja, es gab bei Sky, da war, ist ja der wie heißt der Schiri-Papst, wie heißt denn der noch? Der Dr. Merck, meinst du? Der Merki. Merki, sag ich ja zu ihm. Ja, ihr seid ja auch so, ne? Ja. Mein Onkel hatte tatsächlich mal ein Seminar bei ihm, also der macht so Seminare, hält der ab. Mhm. Mein Onkel hatte mal bei ihm so, weiß nicht, worum es da ging. Also er ist nicht Schiedsrichter oder so, sondern der macht halt irgendwelche Teambuilding-Seminare. Ja, klar, natürlich. Für Firmen. Und und dort hat Markus Merck halt erzählt, dass das nach 6 Monaten verjährt und Das ist ein blödes Wort dafür, ne? Verjährt nach 6 Monaten. Ja, aber das ist leider so. Verhalbjährt? Verhalbjährt. Und der Moderator von der Sendung hatte halt auch einen Zettel dabei. Da stand halt von der DFL, stand auch drin, dass Boateng für dieses Spiel gesperrt ist. Mhm. Oh, aber das ist halt totaler Bullshit, weil wenn du halt wechselst und das war ja 3 Jahre weg, ne? Und er hat ja dann auch bei Dortmund damals nicht spielen dürfen. Er war ja irgendwie in Tottenham, da ist er zu Portsmouth gewechselt und von Portsmouth zu Dortmund ein halbes Jahr und selbst da hätte er schon gesperrt sein müssen. Und dann ist er ja von Portsmouth zurück, dann ist er nach Mailand gewechselt und dann wieder in die Bundesliga. Also da hat man wohl viel Trara um nichts gemacht. Also, ja, viel Lärm um nichts, um mal wieder was zu sagen. Viel Lärm um wieder mal nichts. Ich gucke gerade noch, ob es Neuigkeiten gibt. Nein, aktuell nicht. Raphael van der Vaart, hast du mir gerade erzählt, hat sich verletzt, ne? Muskelbündelriss, glaube ich sogar. Muskelbündelriss hatte Podolski. Ah, siehst du, man kommt ja auch gar nicht hinterher. Die fallen ja wie die Fliegen im Moment. Das darf ja nicht wahr sein. Podolski mit der gleichen Verletzung wie der junge Götze vor ein paar Monaten. Üble Sache. Kann bis zu 3 Monate dauern. Für Podolski scheint die Saison gelaufen zu sein. Das Jahr, natürlich, Entschuldigung. Ja. Rückrunde heißt es dann natürlich mit Mesut. Und wie heißt denn dieser junge deutsche Spieler nochmal bei Arsenal? Bei Arsenal? Du meinst Per Mertesacker? Nein, der Schwarze. Wie heißt denn der noch? Ich vergesse das immer. Ich google das mal in der gleich nach und Transfermarkt. So, ich werde das gleich mal nachschlagen und ich glaube, zu Boateng haben wir wirklich alles gesagt. Ne? Guter Deal, ein sehr guter Deal. Auf jeden Fall, ganz klar. Kam ja out of nowhere. Ja, absolut. Hat man nicht kommen sehen. Ne? Out of nowhere kam auch der Flugkopfball von Manuel Neuer. Hast du das gesehen? In der Nachspielzeit. Wo kam denn der angeflogen? Ja, wie eine Rakete brettert Manuel Neuer über den Mittelkreis und köpft das Ding in 16er. Ja. Es ist wirklich, deswegen liebe ich diesen Club. Alle Spieler sind on fire. Großartig. Großartig. Super. Im Vorfeld gab es natürlich großartige Pressekonferenzen vom Special One und von Guardiola. Guardiola natürlich meiner Meinung nach mit der besseren Performance. Mhm. Kam da ein bisschen besser bei weg, weil Mourinho, ich mag ja im Prinzip, Leute, die anders sind. Ne? Ja, schon die speziell Kanten haben und so, ja. Aber ich finde, das war schon Rumgebitsche von ihm. Er wirkt in den letzten Wochen doch ein wenig seltsam, weil natürlich ist er the Special One und darüber braucht man gar nicht zu reden und wie das andere machen, das nochmal breit zu treten. Aber es liegt immer auch was daran, ob man ein schlechter Verlierer ist. Und ich finde, das ist er in letzter Zeit geworden. Man merkt ihm an, dass ihn diese Niederlagen so sehr anfressen, dass er so eine Scheiße erzählt, wie dass dieses Foul gegen Götze nicht die den Platzverweis nach sich hätte ziehen dürfen. Also wenn das kein Platzverweis war, dann weiß ich es nicht. Also er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass die schlechtere Mannschaft gewonnen hat. Ja. Ich natürlich, absoluter Bayern-Fan, ist mein Club. Und jetzt sag du mal, wir haben 4 Halbzeiten gehabt. 2 à 45 Minuten und 2 à 15 Minuten. All in, würdest du sagen, dass Chelsea klar die bessere Mannschaft war? Auf gar keinen Fall, für mich nicht. Also Chelsea gut gemacht hat, sie haben natürlich irgendwo das Spiel zerstört und das ist irgendwo auch, glaube ich, im Moment die Gangrichtung, die Mourinho da ein bisschen einschlägt. Mhm. Denn man erkennt ganz klar, dass Chelsea auch nach vorne hin natürlich wirklich gute Leute hat. Torres hat auch ein ganz tolles Tor gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt so, dass Chelsea irgendwo die ganze Sache zerstören will. Die möchten Leute und besonders Mannschaften, die auf einem technisch hohen Niveau spielen, wie der FC Bayern und so weiter, die möchten die einfach zerstören. Und daher war es meiner Meinung nach aber auch in der Offensive, in allen 4 Halbzeiten, wie du es nanntest, auf jeden Fall der FC Bayern, der da die klar bessere Mannschaft war. In der ersten Halbzeit mit sicherlich war es relativ ausgeglichen, aber ja, fällt einem natürlich schwer als Bayern-Fan jetzt irgendwie zu sagen, dass Bayern klar die bessere Mannschaft war. Aber es gab auch genug Verluste. Also grundsätzlich habe ich lange nicht mehr so ein spannendes Spiel gesehen. Und als es dann wirklich, ich hatte schon das muss ich nochmal erzählen. Es war die 121. Minute und der Ball wurde irgendwie rausgespielt und ich habe gedacht, okay, der pfeift ab. Habe ich schon den Fernseher ausgemacht, wollte ins Bett gehen oder wollte beziehungsweise hochgehen und dort nochmal was gucken. Dann habe ich da auf dem iPhone geguckt und habe nochmal so die News gecheckt, so grundsätzlich. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Elfmeterschießen. Nee. Ich zu Sandra. Kommando zurück. Ab ins Wohnzimmer, Fernseher wieder angemacht und dann habe ich mir das Elfmeterschießen angeguckt und als Bayern-Fan und Elfmeterschießen, da hat man wirklich nicht die besten Erinnerungen. Ja, ja, ja. Auch besonders nicht mit englischem Verein. Absolut. Gerade gegen diesen Club speziell, da hat man nicht die besten Erinnerungen. Ja. Und, das sind Momente, da sage ich nichts. Mhm. Da habe ich die Hände hinterm Kopf so, also wie soll man das erklären, so ich verschränke halt meine Arme komplett so am Kopf so und denke mir, Alter, nee, das kann nicht sein, was da jetzt wieder passiert. Genauso war es auch, als der Elfmeter geschossen wurde im Champions-League-Finale von Gündogan. Mhm, ja. Und ja, glücklicherweise hat es dann, beim Elfmeterschießen muss man ganz klar sagen, glücklicherweise, ne? Lukaku hat wirklich scheiße geschossen und Manu hält das Ding. War großartig, hat mich gefreut, bin ausgemarkt und ja, dieser Spannungsbogen war der Wahnsinn, oder? Ja, man merkte aber auch direkt auch von Anfang an in den Pressekonferenzen und so weiter, dass das nicht nur ein Supercup-Finale war. Das war kein europäisches Supercup-Finale im klassischen Stil, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, sich danach die Hände schütteln und gehen auseinander. Einer hat gewonnen, einer hat verloren. Sondern das war auch ein Spiel Mourinho gegen Guardiola. Also das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich am Ende mit dem glücklichen Sieger, weil beim Elfmeterschießen ist es immer eine Frage von Glück, das kann man nicht anders sagen. FC Bayern, aber natürlich auch mit dem Sieger Guardiola gegenüber Mourinho und das wird den anfressen, das wird den fertig machen. Und ich glaube, dass da auch die richtige Mannschaft und der richtige Trainer gewonnen hat, einfach von den Sympathiewerten her. Ich bin auch kein Mensch, der jemand, der ein bisschen aggro oder anders ist, im Gegenteil, ich versuche mich ja selber so zu verhalten, da war was Negatives absprechen will, aber Mourinho wirkt im Moment wirklich wie so ein Mädchen, das man dem Lutscher weggenommen hat und das ist irgendwie nicht wirklich interessant. Die Feier dann am Ende war auch wie gehabt, ne? Ich finde, da sollten sie sich mal langsam was Neues überlegen mit diesem Konfetti und ja, was willst du machen? Ja. Hast du einen Anderson gegen Pettis gesehen? Mhm. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, ich weiß ja nicht, ob du es schon gesehen hast. Ja, sicher. Also, hör doch auf. Ja. War nicht so deins, ne? Ja, war nicht so meins. Mhm. Gut. Showtime, ne? Ja, Showtime. Mhm. Nur nicht für Smooth Henderson. Showtime. Oh, was war das für ein komischer Lock? Für eine Armbar? Ja. Er hat doch zu dem geführt, was er wollte. Also. Die Schulter ist aber raus anscheinend, ne? Ja, bei dem passiert Interview mit halt. Und dann am Ende konnte Benson auch gar nicht mehr so seinen Arm. Nee, aber das passiert halt. Was hat er überhaupt für ein Bart? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Ich war wirklich enttäuscht. Ich habe auch an dich gedacht, als ich das gesehen habe und dachte nur, ei, ei, ei. Die gute Benson Henderson-Bettwäsche muss er jetzt abziehen, ist sauer und so. Ah. Tut doch wieder die Cena-Bettwäsche drauf, Mann. Genau. Mann. Verletzt haben sich übrigens bei einem Spiel Götze, Martinez, Robben und Schweinsteiger. Ja, das ist auch mal eine Ansage. Schweinsteiger hat sich bei dem Spiel nicht verletzt, er hatte vorher schon eine Gelenkstauchung. Ich habe übrigens auch alle Verletzungen noch notiert. Schweinsteiger, Gelenkstauchung. Robben hat eine Kapselreizung, hat er sich jetzt bei der Elftal hat er sich die zugezogen, also bei der Nationalmannschaft musste er jetzt dort abreisen. Martinez muss sich tatsächlich einer Leisten-OP unterziehen, mindestens 3 Monate Pause. Und Götze, Kapselriss, mindestens 3 Wochen Pause. Also. Ist auf jeden Fall mal eine Ansage gewesen. Also, dass da wirklich nicht zurückgezogen worden ist, hat man im Spiel ja auch gesehen. Aber und an sich ist dagegen ja auch gar nichts zu sagen, weil wir spielen ja nicht Hallen-Mikado, sondern Fußball. Ja. Wenn es allerdings nur gegen die Gesundheit eines Gegenspielers geht, ist das eine Frage, ob das so vertretbar ist. Denn alle, wie mein Vater immer so schön zu sagen pflegt, die verdienen alle ihr Geld mit den Beinen. Ja, richtig. Und dann ist das irgendwo ein schmaler Grat, auf den sich solche Spieler dann bewegen. Aber genau aus dem Grund hat man ja auch eben den eben genannten Kevin Prince Boateng jahrelang am liebsten auf dem Marktplatz verbrennen hätte wollen. Und die Frage ist natürlich, ob man das dann manchmal mit der Vereinsbrille ein bisschen anders sieht. Ich glaube aber, und ich hatte keine Vereinsbrille an, ich war dann absolut neutraler Zuschauer, ich glaube, dass der FC Chelsea da auf jeden Fall mit der Unterstützung von Mourinho auf jeden Fall da wirklich sehr hart zur Sache gegangen ist. Und was dabei rauskommt, sieht man ja, wenn 4 starke Spieler dadurch verletzt sind. Ja, natürlich kann das der Kader aufwiegen. Das sollte er können. Nicht viele Kader in Europa könnten Götze, Martinez, Robben und Schweinsteiger. Martinez, was hat der für ein Spiel gemacht? Ey, sich selbst belohnt auch, ne? Das muss man auch dazu sagen. Absolut, mit dem 2:2 dann, ich habe mich wieder an den Jungen verliebt. Er war ja lange abgeschrieben, war lange nicht fit, kam aus von der Nationalmannschaft wieder, war da überarbeitet, hatte da viele kleine Blessuren, macht jetzt sein Comeback und spielt wahnsinnig. Ja. War ab dann fand ich der beste Mann auf dem Platz. Hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und zwar in beiden Richtungen. Sonst kennt man Martinez, oder für mich ist Martinez sonst immer jemand, der natürlich defensiv unfassbare Qualitäten hat, der einiges zeigen kann. Aber auch in diesem Spiel hat er gezeigt, warum er mal so viel Geld gekostet hat oder ihm der FC Bayern so viel Geld wert war. Denn Martinez hat sowohl nach hinten als auch nach vorne wirklich Impulse gesetzt. Und das war das Starke an diesem Spielabend auf jeden Fall. Sag mal, jetzt fallen mir auch noch Sachen ein. Themen kann man fast schon meinen. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich habe heute Freeman. Freeman, ne? Ich muss auch morgen erst wieder ans Band. Ja, ja. Bei Ford in Köln ans Band, ne? Sag mal, wir müssen eigentlich auch nochmal über die Champions League-Auslosung sprechen. Ach ja, komm. Wie gesagt, es ist ja eine super Show. Alles es kann, ist eine nichts Super-Show. Muss. Ne? Und natürlich auch, das müssen wir kurz bevor wir es vergessen. Also von meiner Seite, Gratulation, Franck Ribéry. Ja. Auch von meiner Seite, ich habe es ja auch direkt geschrieben. Er hat es verdient und ist jetzt auf jeden Fall mal mindestens ein Jahr der König Europas, anders kann man es nicht sagen. Jetzt muss ich kurz nochmal, das mache ich gleich, die ganzen Gruppen raussuchen. Das habe ich völlig vergessen. Potsch, das kommt ja auch alles noch im Laufe der Zeit. Es ist ja nicht die letzte Ausgabe. Nein, ich denke auch. Also das wird jetzt wirklich eine super Show. Ja, die Verletzung ist bitter und ich glaube, der gerechte Sieger. Toll, nach dem Spiel bei Sky im Interview Pep Guardiola, was macht er als erstes? Bedankt sich bei Jupp Heynckes für die Opportunity, an diesem Turnier teilzunehmen oder an diesem Cup teilzunehmen. Das ist wirklich groß. Ja, Lichtgestalt halt, ne? Ist Guardiola jetzt schon eine Lichtgestalt, Pocho? Steht er vielleicht nicht mehr im Schatten von Beckenbauer irgendwann, sondern überstrahlt ihn irgendwann. Eieiei. Pocho, das sind ja wirklich Aussagen. Theorien. Theorien. Ja. Da läutet es bei dir. Nee, das sind wieder die Kinder im Hausflur. Spielen die eigentlich nur im Hausflur? Ich glaube manchmal schon, ja. Wie gesagt, ich habe vor, Heftzwecke zu verteilen. warst du schon mal bei denen zu Hause? Nein, möchte ich auch nicht. Zum Supercup, glaube ich, sonst ist alles gesagt. Ich muss das mal kurz notieren. CL aus Losungge. Dann habe ich natürlich noch eine kontroverse Frage. Wir hatten ja letzte Woche den guten Willi Entenmann vor Ort angerufen und der sagte, dass Thomas Schneider keine Interimslösung ist. Er ist eine feste Institution ab jetzt beim VfB Stuttgart. Gut, er hat dann eher suboptimal gespielt gegen Rijeka. Rijeka. Und jetzt frage ich dich nochmal, nach dem 6:2 gegen Hoffenheim, ruderst du vielleicht doch zurück? Nein. Also, wenn ich eins nicht mache, dann ist das Zurückrudern in jeder Hinsicht. Ich bin wie ein Hai, ich kann auch zur Seite schwimmen. Aber nein, also das ich nur bin, Haie? Ich glaube schon, ja. Mahlzeit. Durch die Flosse. Aber das ist ja auch, das wäre ja in unserem Biologie-Podcast, dann sehen wir das. Können die denn seitwärts schwimmen? Durch die schräg nach unten, ne? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Bio in der 10. abgewählt. Ich hatte einen Physik-LK, da brauchte ich keine andere Naturwissenschaft mehr. Jetzt sind viele vor der kalifornischen Küste? Nee. Die im 1 Meter tiefen Wasser Schlick aufwirbeln im Kreis und dadurch Fischer. Ja, doch, davon hast du mir erzählt. Ja, davon hast du mir erzählt. Entschuldigung. Gar kein Thema. Aber wo waren wir jetzt eigentlich dran? Wir waren beim Thomas Schneider. Ja, richtig. Und ich bleibe bei der Meinung, dass Thomas Schneider nicht die Saison über Trainer beim VfB Stuttgart bleibt. Das wird Willi Entenmann vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen, um es mal so zu nennen. Aber auch nach diesem 6:2 und nach einem sehr, sehr überzeugenden Spiel, das muss man auch wirklich anerkennen, und einem überragenden Ibisevic mit einem Dreierpack, und einem meiner Meinung nach noch überragenderen Maxim, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, tolle Großartig, Tore gemacht wirklich. Hat. glaube ich nicht, dass das Schneider der Trainer ist, der ja, die Ziele erreichen kann in Zukunft, die der VfB Stuttgart sicher hat. Und das ist mindestens meiner Meinung nach die Teilnahme an der Europa League. Ricky? Ja? Wir sind hier gerade in der Sendesituation. Ja? Ich würde kurz deine Gedanken zum Bundesliga-Debüt von Thomas Schneider hören. Ist das ganz schlecht. Gut. Ist das ganz schlecht. Ich müsste irgendwann später nochmal kurz anrufen. Ist das ganz, ganz, ganz schlecht. Bist du gerade wieder auf einer Raststätte, ne, und lässt dir einen blasen? Nee. Du musst später nochmal anrufen. Dann ist gerade echt schlecht, ja? Ja, ja. Tschüss. Ja, gut, lässt natürlich. Wenn man das ist ein gefragter Mann, der sitzt in der Live-Situation jetzt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich macht er auch gerade Podcast mit. Mit Matthew Black. Ja. Macht der noch Podcast? Du, keine Ahnung. Habe ich nie verfolgt. Nee, ich habe erst auch nur die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel und. Ich habe es mir sogar ganz angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich in meiner Comunio-Elf natürlich den Ein-Mann-Sturm Ibisevic sehr abgefeiert habe, nachdem ich das dann gesehen habe. Ja. Ich habe es mir auch aus dem Grund ganz angeguckt, weil es halt die Sonntagsspiele für mich wirklich zu einem idealen Zeitpunkt kommen. Wenn ich esse sonntagsabends und so, da kann man sich hier wirklich mal komplett dabei reinziehen. Für mich war, wie gesagt, Stuttgart wirklich eine sehr, sehr, sehr homogen wirkende Mannschaft, die halt mit herausragenden Einzelspielern wie Ibisevic und eben ganz extrem Maxim auf sich aufmerksam gemacht haben. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe, was ich gesehen habe, das war wirklich überzeugend, weil wir haben ja gesagt, dass Hoffenheim eigentlich, mit denen ist zu rechnen grundsätzlich. Da muss man wirklich Obacht geben. Ich glaube aber, dass an diesem Spieltag nicht nur in Stuttgart, sondern auch bei anderen Spielen eins ganz deutlich wurde. Wenn Mannschaften 2-0 oder ähnliches führen, dann kommt die gegnerische Mannschaft auf ein 2-1 zurück. Dann spürt man sehr oft, dass die Mannschaft wieder Lunte gerochen hat. Das war bei Bremen gegen Gladbach nicht anders wie bei Hoffenheim gegen Stuttgart oder umgekehrt. Das zeigt meiner Meinung nach natürlich, dass da auch eine Mannschaft reagieren muss. Und die stärkere Mannschaft, die mental auf jeden Fall gefestigtere Mannschaft, war dann oft so, dass die dann halt wirklich ganz schnell das 3-1 gemacht hat und dadurch natürlich der Drops dann sozusagen gelutscht war, kann man sagen. Drops gelutscht, schön. Ja. Ich bin übrigens gerade zum ersten Mal in meinem Leben auf uefa.de. Mhm, die gibt es sogar, die Adresse? Mhm. Toll. Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, als das Internet laufen lernte, Mitte der 90er Jahre, und ich in der Schule war, war es so, dass wir einen Referat, nannte man das, glaube ich, damals, über US-Präsidenten schreiben mussten. Und da bin ich auf whitehouse.com gegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es eine Pornoseite. Wollen wir mal drauf gehen? Ja, geh mal drauf. Auf jeden Fall war das sehr witzig, wenn natürlich der Informatiklehrer hinter dir steht und du dann auf whitehouse.com gehst. Hm. Whitehouse Down wird mir da vorgeschlagen. Mhm. Whitehouse.com? Zusammengeschrieben, ein Wort. Das dachte ich mir fast. Und das war dann natürlich eine sehr, sehr nette Geschichte, die mich auch, glaube ich, bis zum 13. Schuljahr verfolgt hat. Also. Nee, ist jetzt tatsächlich das. Da kommt whitehouse.com. Ja. Und ich sehe nur ein Bild vom Weißen Haus. Ja. Soll ja auch Internetadressen geben, die dann mal den Besitzer wechseln. Damals war es auf jeden Fall so. Vielleicht kann man das mit der Wayback Machine mal irgendwann rausfinden, wie das so war. Die ist großartig. Ja, das ist eine klasse Sache, ne? Fast so gut wie der Wahl-O-Mat. Aber nur fast. Sag mal, man muss doch hier jetzt mal herausbekommen. Man muss doch mal ordentlich und sachlich die ganzen Gruppen zusammen. Groups. Ach, gibt nur ich hab sie. War ja doch gar nicht so schwer. Na, dann geht's doch. Ist Juve, Galatasaray, Kopenhagen und Madrid in einer Gruppe? Ich muss mal zur Bayern-Gruppe, weil die kenne ich. Das war doch die Gruppe. Ja, ich habe Gruppen. Ich habe Gruppen, aber wir kommen gleich jetzt dazu. Und zwar, ich möchte nur wissen, HSV gegen den BTSV, war das einfach nur Not gegen Elend oder hat der HSV tatsächlich jetzt die Kurve bekommen und denkt sich, was da der Kühne gesagt hat, das lassen wir nicht auf uns sitzen, jetzt geben wir Gas. Für mich, meine Meinung, absoluter Schwachsinn. Mhm. Nichtsdestotrotz wird Thorsten Fink sicher das wieder in den nächsten Tagen und alles in den Himmel loben. 4-0 gewonnen, muss man sagen. Bitte? 4-0 haben sie gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch gegen den BTSV. Gewinnt auch der TuS Grimbroich vielleicht noch. Okay. Ich sag zum BTSV nichts. Okay, ich weiß. Aber man muss ja auch im Moment sagen, die Braunschweiger stehen ja nicht einfach nur da unten so, weil sie der BTSV sind, sondern weil sie einfach noch kein Spiel gewonnen haben und 0 Punkte haben. Es sind natürlich schon 12 Punkte auf Borussia Dortmund, die sie jetzt aufholen müssen. Das könnte schon hart werden. Aber mal ganz im Ernst, der HSV hat 4 Tore geschossen gegen Braunschweig. Auch schöne Tore dabei, aber nichtsdestotrotz war das nur Eintracht Braunschweig. Und wer das jetzt nimmt, um zu erzählen, alles wird gut, alles geht nach oben, der soll einfach mal den nächsten Spieltag abwarten. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen Hamburg da spielt. Aber sind wir in einem multimedialen Power-Zeitalter, in dem wir uns befinden. Das ja. Ich ganz, ganz, ganz easy. Rasend schnell, möchte ich fast ja. sagen. Ich möchte schon was sagen, super rasend schnell. Via Coinflip sozusagen. In a blink of an eye kann ich das natürlich auswerten. Und umso länger ich natürlich rede, umso weniger fällt auf, dass auf bundesliga.de diese Situation sich gerade als Problem rausstellt. Ja, ich dachte es mir. Ich versuche gerade per Mausklicks mich hier durchzuklicken auf dieser Page und versuche gerade jetzt weiter mich zu klicken, um endlich herauszufinden, da, fünfter Spieltag. Guck mal, geht doch ganz schnell. Was wolltest du nochmal wissen? Gegen wen der HSV spielt? Der Hamburger Sportverein spielt am kommenden Spieltag, welcher sich am 14.09. abspielen wird, um 18.30 Uhr. Oh, gegen ein Tipico-Topspiel, ja? Das Tipico-Topspiel, ja. spielt in Dortmund, jetzt kommt's, gegen Dortmund. Oh, so, und da, wenn sie da natürlich auch wiederum 4 Tore schießen, dann lasse ich mir sagen, okay, der HSV... Der Weg geht nach oben. Wenn sie da aber 4 Tore kriegen und keins schießen, steht Fink eigentlich wieder da, wo er vorher stand, nämlich am Arsch der Welt und da auch, wo er hingehört. Auf jeden Fall als Einzelperson. Oh, und ich sehe gerade, am 5. Spieltag wird es ja dann doch rasant, möchte ich meinen. Knackig sozusagen. Knackig, ja? FC Bayern München gegen Hannover 96. Da schlagen wieder zwei Brüste in dem Herzen, oder? Ja, da schlagen wieder zwei Brüste in meinem Herz. gibt es sonst noch einen Knaller? Ich finde, jedes Spiel von Braunschweig ist einfach ein Knaller. Ach ja, sagen wir es so, ich freue mich im Moment alleine durch Tippspiel und die Möglichkeit, das so schön zu gucken auf jedes Spiel der Bundesliga. Es macht einfach Spaß, bitte? Weißt du es aus dem Kopf, gegen wen Gladbach muss? Nee, gerade nicht. In Sinsheim gegen Hoffenheim. Ach ja, doch, sonntags, ne? Ja. Ah. Oh. Hey. Man hat nicht immer so gute Erfahrungen gegen die Hoffenheimer gemacht. Auch da schon mal nach 2-0-Führung noch glatt 4-2 verloren. Nichtsdestotrotz nach der Niederlage von Hoffenheim, nach den Toren und der überzeugenden Darstellung von Gladbach am letzten Spieltag des magischen Vierecks, glaube ich schon, dass die Gladbacher da eine Chance haben, auch 3 Punkte aus Sinsheim zu entführen. Also, glaubst du jetzt abschließend, dass es nur eine... Das war ein Fegefeuer. Oh Gott. Ein reines Fegefeuer war ja. Ja, das ist so, das hat mal kurz aufgeblinkt und Thorsten Fink kann sich jetzt ein neues weißes Hemd anziehen und das wieder durchschwitzen und erzählen, wie toll seine Mannschaft ist. Das war nix, da könnte nix, da glaube ich nicht. Okay. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass es gegen den BTSV im Moment relativ einfach ist zu gewinnen und dass der HSV noch lange nicht auf einem grünen Zweig ist, grundsätzlich, vom Spielerischen her. Das sind aber heute Bildersprachen hier. Jacques Suhr hat sogar ein Tor geschossen. Ja, Jacques. Le Jacques, sein Spitzname ja auch, ne? Le Jacques, oder? Nee, in diesem Fall Le Jacques. Ja. Wegen Jacques Suhr. Der verkauft auch diese schönen Lederjacken, oder? Auf der Totenkopfinsel. Genau. Mit einem Affen auf der Schulter. Ja. So, hätten wir das auch. Und dann würde ich jetzt mal fast zur Champions League-Auslosung spazieren. Ich würde sagen, alle Gruppen A bis H würden wir jetzt mal kurz besprechen. Und zwar in der Gruppe A befindet sich Shakhtar Donetsk und Manchester United und, oh, Bundesligist Bayer 04 Leverkusen und Real Sociedad. Schon nicht so eine einfache Gruppe. Also auch Rudi Völler hat dazu gesagt, dass das nicht so ganz einfach ist. Natürlich scheint es ein bisschen so, dass Menu und Leverkusen da die Nase vorn haben könnte. Aber man darf nicht vergessen, dass auch Sociedad, ich glaube, in der letzten Saison den französischen Meister zweimal geschlagen hat. Ich glaube, in der Qualifikation zur Champions League, ne? Genau. Und dann war es wahrscheinlich nicht der französische Meister oder Vizemeister oder was auch immer. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass sie auch starke Leistungen gebracht haben. Und Schachtja Donetsk ist irgendwie so eine Wundertüte. Da weiß man ja auch nicht, was dabei rauskommt. Schwere Gruppe. Schachtja Donetsk hat ja Mkhitaryan verloren, ne? Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, was die großartig gekauft haben. Vielleicht haben die wieder 690 Milliarden Euro für irgendwelche Brasilianer ausgegeben. Da kann ich gar nicht erst großartig was zu sagen. Kann man die anklicken? Ja, ich mach das mal. Vielleicht kommen wir da auf so ein kleines Informationsbrett. Fenster. Und was sehe ich da so? Einiges sehe ich da. Mhm. Vieles und auch nichts sehe ich da. Mhm. History, Profile. Hier, Profile. Ich bin der Profiler. Mhm. Ja, wie gesagt, einiges ist da zu erkennen. Auch. Auch Bilder und so. Mhm. Schrift auch. Mhm. Schrift im hauptsächlichen Sinne. Mhm. Nee, aber jetzt wirklich mal, also das ist, meiner Meinung nach ist das wirklich wie eine Wundertüte. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Die können auch jeden Verein wahrscheinlich schlagen, wenn sie einen guten Tag haben. Die können aber auch jedes Spiel sang- und klanglos verlieren. Also ganz, ganz enge Kiste. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Manchester Erster, Bayer Leverkusen Zweiter, mhm. Sociedad Dritter, Donetsk Vierter. In dem Fall natürlich immer für die Deutschen. United, da kommen wir gleich noch im Transfer-News-Blog zu, hat sich mit Fellaini meiner Meinung nach dann am Ende, im wirklich allerletzten kleinsten Spalt des Transferfensters nochmal wirklich optimalst verstärkt von Everton. Fellaini, einer dieser belgischen Superspieler. Belgien sowieso mein Geheimfavorit für die WM. Ja, hat es ja schon vor einigen Ausgaben genannt. Ja. Leverkusen, sowieso gerade extrem stark gegen Schalke, hat es mir wirklich nicht so zugesagt, die Leistung, aber Schalke natürlich auch überragend gespielt. Ich hoffe auch, sie werden Zweiter. Okay. Ich hoffe es auch. Schachter, glaube ich, da auf Platz 3 auch noch ein großer Anwärter. Sociedad kann man auch nichts großartig zu sagen. Ich glaube, kein Mensch kann was zu Real Sociedad sagen. Noch nicht mal die Spieler von Real Sociedad. Ich denke auch. Die wissen auch nicht großartig was dazu. Gruppe B. Juve, die im Moment wirklich abgehen wie ein Zäpfchen in der Liga, 4-1 gerade Lazio rum weggeballert haben. Galatasaray ist noch in der Gruppe, dann Real Madrid und Kopenhagen. Ne? Kopenhagen. Ja. Auch eine interessante Gruppe auf jeden Fall, weil ich auch der Meinung bin, dass der türkische Fußball sich punktuell im Moment sehr stark verstärkt im Verein. Also da kommen wirklich zwar so ein bisschen die Allstars hin, aber das erinnert irgendwie an die WCW in den ersten Jahren. Da waren dann auch auf einmal Leute, wo man dachte, ah, die habe ich doch früher bei FIFA 95 schon gespielt, aber trotzdem reißen sie irgendwas. Das hat in den letzten Jahren schon ein bisschen angefangen, das passiert jetzt immer mehr. Also Galatasaray für mich ein bisschen da. Das Zünglein an der Waage, um mal weiter die Bildersprache zu machen. Aber ansonsten, ja, Real Madrid, klar. Ja, und dann wird's eng. Dann wird's eng, würde ich sagen. Also ich glaube, Kopenhagen kommt da komplett unter die Räder. Mhm. Ja, ich freue mich schon jetzt auf die Duelle Madrid gegen Turin. Das ist doch wirklich ein Europa-Klassiker. Ja, das hat Finalcharakter irgendwo. Ne? Das ist, wenn du irgendwie Euro-Klassiker auf Eurosport anmachst, da gibt's ja manchmal diese Anfang des Jahrtausends, diese Spiele und so, das ist so geil. Und Juve gegen Madrid ist einfach Classic Shit. Ne? Ja. Mit Gareth Bale jetzt die Geschichte und mit Tevez hat sich auch Juve optimal verstärkt. Vidal scheint noch mal stärker zu sein. Oh Gott. Ja, es könnte auf jeden Fall ein technisch sehr anspruchsvolles und torreiches Spiel werden. Ja, wird auch, glaube ich, sehr griffig, ne? In dem neuen Juve-Stadion. Endlich da aus diesem alten Bunker, wusstest du eigentlich, dass das alte Del Alpi war es, ne? Ist eine Fehlkonstruktion gewesen. Du konntest von den unteren Rängen nicht großartig was sehen. Nee, weil du zu tief gesessen hast, glaube ich. Ne? Ja, ist mir bekannt. Ist natürlich klasse, wenn man das macht, ne? Ja, dann direkt mal eine Dauerkarte da besorgen. Ne? Ich glaube, Madrid und Juve machen das unter sich aus. Real Madrid für mich, da der ganz klare Favorit, aber immer noch. Also, wäre ein Erster, denke ich schon. Ja. Selbst wenn beide Mannschaften sich gegenseitig immer neutralisieren, die werden gegen Galatasaray und Kopenhagen sich die Punkte werden sie sich holen. Gruppe C, Pocho. Mhm. Paris Saint-Germain, Benfica, Lisboa, RC Anderlecht. Anderlecht. Olympiakos Piraeus. Komische Gruppe. Ja, seltsame Gruppe, aber natürlich, da muss Paris wirklich das Rennen machen und zwar ganz vorne an, meiner Meinung nach. Aber auch Benfica ist auch so ein Europa-Klassiker. Toll. Ja, aber sicher nicht die Stärke an Einzelspielern, die dann auch zum Beispiel Paris hat. Da, nö, absolut. Völlig gehe ich da d'accord. Und übrigens, Mesut Özil hat ein Angebot von Paris abgeschlagen. Ja, wenn er gescheit ist, wie man sagen kann. Ne? Finde ich gut. Ich wäre lieber zu United gegangen, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber hier, glaube ich, PSG und Benfica, die klareren Favoriten. Ja. Dann kommen wir zur Gruppe D. Man City, Bayern München, ZSKA Moskau und Viktoria, oder wie ich ganz gerne sage, Viktoria Pilsen. Interessante Gruppe für die Bayern auf jeden Fall. Sicher keine einfache Gruppe, weite Reisen auch dabei nach Moskau und ähnlichem. Ja. Immer anstrengend. Allerdings muss meiner Meinung nach diese Gruppe auch vom FC Bayern gewonnen werden. Sehe ich auch so. Auf Platz 2 sehe ich da Man City. Und Platz 3, ja, das entscheidet sich dann in den Spielen jeweils gegeneinander, würde ich sagen. Ja, genau, wer dann in die Euroleague kommt, denn der Drittplatzierte kommt ja, wie man weiß, in die Euroleague. Ich denke auch Viktoria Pilsen, keine weite Reise, also schön nach Tschechien brettern und dann da mal schön wegorgeln. Andererseits hatten wir ja letztes Jahr diese ominösen Spiele gegen, was war das? Das war Stuttgart, wo wir verloren haben. Gegen auch irgendeine Truppe. Ja. Aber man weiß natürlich nie, aber man sollte natürlich schon davon ausgehen, dass Bayern hier, ich bin der Meinung, deutlich Erster wird. City hatten wir vor 2 Jahren schon mal in der Gruppe, haben wir beides mal weggejobbt. Haben sich wieder stark aufgerüstet, Man City. Und im direkten Vergleich sehe ich Bayern immer vor. Andererseits, wenn sich jetzt noch ein, zwei Spieler bei Bayern verletzen, du, auch dann, irgendwann kann man es nicht mehr auffangen. Ja, klar. Aber ich denke schon, Moskau, blöde Reise, starker Gegner. Das ist aber nicht das Moskau, wo Taski hingewechselt ist, oder? Nee, das ist jetzt zu Sparta. Dynamo? Sparta? Ach, da gibt es so viele. Mhm. Turbine? Das ist Potsdam. Ach so. Da kommt ja aufs Gleiche raus. Nee, aber ich denke mal, hier Bayern, klarer Papa. Karl-Marx-Stadt? Ich weiß es nicht. Karl-Marx-Stadt, das kann auch sein, ja. Mhm. Kommen wir zur Gruppe E. Basel, die hätte ich ja gerne in die Gruppe gekriegt. Austria-Wien. Austria, wolltest du doch. Austria? Was? Oder Wacker? Was? Wacker Burghausen? Wacker Innsbruck. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeine österreichische Mannschaft. Werden wir ja gleich noch sehen. Innsbruck. Das ist eine Schweizer Mannschaft, oder? Innsbruck ist doch Schweiz, oder? Sag mal, leg mich auf sowas nicht fest, bitte. Nicht auch live. Also Basel, Schalke, Bukarest und Chelsea. Also wenn man da nicht klar Zweiter wird, dann gute Nacht, Johanna. Ja. Basel hatten wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie in einer K.O.-Phase mit Bayern. Das Hinspiel haben wir in der Allianz Arena irgendwie ganz krepelig gespielt, aber das Auswärtsspiel haben wir dann, glaube ich, 5-0 oder sowas gewonnen, haben wir sie komplett zerflickt. Demontiert, ja. Mhm. Trending Now, Steo, Arsenal, Smash Club Rekord von Mesut Özil. Achso, Özil ist nicht nur der deutsche teuerste Transfer, sondern auch, wie ich gerade gelesen habe, Arsenals teuerster Transfer aller Zeiten. Tja, auch das ist nun meine Hausnummer, ne? Mhm. Ich glaube, Chelsea hat sich gut verstärkt, haben ja jetzt nochmal einige Spiele abgegeben, kommen wir dann gleich natürlich nochmal dazu. Und Chelsea erster, Schalke zweiter, oder? Ja, muss so laufen. Ups aus, Nikolaus. Also ganz klar. Klappe zu, Affe tot. Ja, so ist es. Gruppe F. Dortmund. Gegen Dortmund. Marseille. Arsenal. Germany Arsenal heißen die, glaube ich, bald. Und Neapel. Bevor du was sagst, Todesgruppe. Wirklich? Ja, kann man so sagen. 4 Mannschaften, die auf jeden Fall Platz 1 und 2 unter sich ausmachen werden. Das ist richtig. Nein, aber theoretisch gesehen kann da jede Mannschaft wirklich vorne landen. Ich sehe trotzdem die Dortmunder auch unter den ersten 2. Ja, und dann, wenn, was sagst du, Arsenal oder Napoli? Ich sag Arsenal. Ich wüsste es jetzt nicht, würde jetzt auch sagen. Wegen Özil, und die haben doch da diesen Mathieu Flamini, glaube ich, noch geholt. Ne? Ansonsten hat ja Arsenal jetzt gar nicht großartig aufgerüstet. Boah, sag mal. Aber wirkt stärker in erster Linie. Napoli mit Higuain und mit wie heißt der Trainer? Victor Perez? Nee, das war der. Ah, du weißt schon. Rafa Benitez, so. Ja. Das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Sie haben jetzt in der Endphase der Transfers, haben sie nochmal einen guten geholt. Oder so. Schwer. Ich würde Arsenal und Napoli würde ich fast auf. Also Marseille, wir können ja nicht beide Zweiter werden. Das geht natürlich nicht, das ist natürlich wahr. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen. Wer da ja, wenn du müsstest. Wenn ich müsste, würde ich Arsenal nehmen. Ja. Ich müsste. Ich glaube, die dritte Marseille wahrscheinlich fehlt. Ja, ich denke auch. Gute Truppe, aber ja, da kommst du dann unter die Räder, glaube ich. Ja, denke auch. Gruppe G. Mhm. Austria-Wien war's. Ja, Austria-Wien. Ich google mal hier bei transfermarkt.de. Austria-Wien. Und dann checke ich mal kurz die Subject Top- konnte nicht gefunden werden. Die teuersten Spieler von Austria-Wien checken wir gleich mal. Also was sie in der Champions League machen, das ist ja auch wirklich goldig. Austria-Wien, Zenit, St. Petersburg. Die haben ja die Bayern-Fans noch ganz bitter in Erinnerung. Porto und Atletico. Ich glaube, Porto da an 1 gesetzt und Atletico und Zenit werden den zweiten unter sich ausmachen, ja, oder? Genau so würde ich es auch sehen, ja. Ich gucke mal kurz, ich check mal kurz hier FC Austria-Wien ab. Der teuerste Spieler ist dort 2,5 Millionen. Philipp Posinger. Ja. Philipp Posinger. Guter Mann. Guter Mann. Dann. Auch bei, glaube ich, bei Red Bull Leipzig im Gespräch. Ne? So von, ist das so? Bestimmt. Dann der teuerste ist mit 1,7 Millionen Markus Suttner. Ja. Da denke ich direkt an Alan Suttner. Alan. So, nee, hieß er nicht Sutter? Doch, der hieß Sutter. Sutter, ne? Der langhaarige Bombenleger. Jetzt nochmal kurz. Rubin Okutje ist wohl der Top-Neuzugang. Mhm. Ja, also Austria Wien, schön, dass ihr da gewesen seid, aber ich gehe mal zur nächsten Gruppe. Gruppe H, Ajax, Classic Shit. Ajax ist wirklich, das ist einfach eine Classic-Gruppe. Ajax Amsterdam, AC Mailand mit Kaka. Celtic Glasgow gehören für mich auch immer in die Champions League. Ja, ob die nun gut sind oder nicht, aber ich finde, Celtic Glasgow gehören in die Champions League alleine, weil sie schon so ein cooles Logo haben und alles. Und so einen coolen Namen haben. Ist cool, ja, ist cool. Die gehören einfach da rein. Und natürlich. Tolle Stadt auch. Glasgow ist eine ganz tolle Stadt. Alles toll. Tolle Fans. Toll. Tolles Bier. Und natürlich Barcelona in dieser Gruppe. Wie heißt der Verein? FC Barcelona. Habe ich noch nicht gehört. Ich denke mal, Barca, klar, Nummer 1 und dann Mailand, ich denke schon. Ah, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Amsterdam. Ist da jetzt eigentlich der Dings gegangen? Der Dings, ja. Ne? Nein, man weiß nicht, aber ich denke mal schon, Mailand, Zweiter, Barcelona, Dritter. Und der dritte Platz ist, denke ich mal, relativ offen, aber ich würde da leicht Ajax favorisieren. Ja, glaube ich auch. So, Porto. Mal die Gruppen durch. Ja, Euroleague kurz nochmal. Da haben wir ja auch zwei deutsche Teams. Stuttgart hat es ja noch nicht geschafft, diese Idioten. Oh, da gibt es aber viele Gruppen. Meine Fresse. Ja, vielleicht solltest du nur die deutschen Gruppen vorlesen, ne? Und lustige Mannschaften lese ich noch vor. Wenn's, ja. Also Gruppe A ist alles, eigentlich alles bekannt. Ludogorets. Gruppe C. D, F. Oh, in Gruppe F ist Mario Gomez. Ach, guck an. Mit Pandulcichwe, Marcos Ferreira und Dinjupobro. Kann man schaffen. Kann man schaffen, ja. Kann man schaffen. Dann, oh, in Gruppe F haben wir Apoel, Tel Aviv, Eintracht Frankfurt, Girondins de Bordeaux. Muss man nicht unbedingt haben. Und Maccabi Tel Aviv. Ach, Tel Aviv. Tel Aviv. Ja, ich glaube, da wird mit Bordeaux wird's einen Zweikampf geben, ne? Sollte es geben, ne? Bordeaux in den letzten Jahren sicher nicht mehr so stark, wie sie mal waren, sagen wir Anfang der 2000er Jahre. Nur sagen, ne? Genau, aber trotzdem ein unangenehmer Gegner auf jeden Fall. Dann Rapid Wien, um mal wieder unsere österreichischen Freunde mit ins Boot zu holen, ist in einer Gruppe mit Dynamo Kiew, Genk und Thun. Ein einfacher Name, die kann man sich merken. Ja, kann man, glaube ich, weiterkommen, ne? Zumindest Zweiter. Ja. Reicht das da Zweiter? Ich denke. Ja, ich denke auch. Gruppe H, Sevilla, Freiburg, Liberec und Estoril. Sevilla mit unseren zwei Deutschen, Marco Marin und Piotr Trochowski. Mhm. Schön. Könnte Freiburg aber auch weiterkommen. Könnte auch. Ich denke, haben sich ja jetzt gefangen, ne? 1-1 gegen Bayern gespielt. Ja. Rijeka, oh, da wären unsere Stuttgarter drin gewesen. Betis, Lyon, hart. Betis, Sevilla und Lyon muss man nicht unbedingt haben, wären sie dann wahrscheinlich sowieso rausgeflogen. Lazio mit Miroslav Klose ist mit Legia Warschau in einer Gruppe, Apollon, Trabzonspor und dann eben Lazio Rom. Apollon heißt der Grieche bei uns ortsansässig. Ach, schön. Kann man, glaube ich, auch mal weiterkommen. Gruppe K, Anji Machatschkala und Tottenham ist da drin. Scherif und Tromsø. Die letzte Gruppe, Gruppe L. AZ Alkmaar, PAOK. Schachter und Haifa. Maccabi Haifa. Ja, ich denke mal, also man kann definitiv weiterkommen. Ja, ne? Und sollten auch wirklich das Anspruch der deutschen Teams sein, da die Fahne weiter hochzuhalten. Ja. Ich denke auch. Das denke ich wirklich auch. So, haben wir die Auslosung. Auch kommen wir jetzt kurz zur Transfer-News-Ausgabe. 3.9.2013. Da natürlich steht ganz, ganz fett oben bei mir, Mesut Özil wechselt für 50 Millionen Euro zu Arsenal London. Wir haben uns ja gehofft, dass er oder gewünscht, dass er zu Manchester United wechselt. Mhm. Überhaupt wechselt. Ich bin ja der Meinung sowieso gewesen, er sollte erst gar nicht wechseln. Bist ja nun kein Schlechter, ne? Wirklich ein Weltklasse-Spieler. Dann gib dir doch den Battle da im Mittelfeld. Ich stelle als erstes eine ganz andere provozierende Frage eigentlich. Ist das ein Rückschritt oder ist das ein Fortschritt für Mesut Özil? Rückschritt. Kann man fast so bezeichnen, ganz, ne? Ganz klar. Ist dann natürlich die Frage, ist das feige von ihm gewesen oder verdient er einfach auch 7 Millionen bei Arsenal und ihm ist das egal? Mit Sicherheit wird er auch viel verdienen. Ich denke mal, für die Nationalmannschaft wird das sehr, sehr gut sein. Mhm, weil er mehr spielt, meinst du? Ich denke mal schon, dass er da definitiv gesetzt ist. Aber ansonsten, so für Fußball-Deutschland finde ich schon sehr, sehr geil, dass wir zwei Deutsche bei Real Madrid haben. Hat nicht. Ich finde es kacke. Ich finde es echt kacke. Mhm. Ja, ist natürlich die Frage. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Wie gesagt, Arsenal jetzt mit 3 deutschen Spielern sozusagen in der Stammformation. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob Mesut Özil der englische Fußball zu Gesicht steht. Das ist auch noch eine Frage, die sich natürlich stellt. Mhm. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon, dass er sich da durchsetzen kann, dass er da auch mit seinen technischen Finessen, die er wirklich ohne Frage hat, da wirklich für Impact sorgen kann. Und auch nebenbei, als der Transfer verkündet wurde bei Sky in UK, Sky UK nennt sich das dann, glaube ich, auch oder so. Ne? Habe ich jetzt auch übrigens mit ins Programm genommen, die zu retweeten. Mhm. Intelligenz setze ich jetzt einfach mal voraus, dass man vielleicht auch englische Tweets lesen kann. Ja, das glaube ich auch. Nein, aber auch, dass die Fans sich da in London wirklich sehr gefreut haben über diesen Transfer, dass sie auch direkt skandiert haben. Allerdings waren genauso unzufrieden, habe ich von Madrid-Fans gehört, die sehr unzufrieden mit dem Verkauf von Özil waren. Genau. Was natürlich auch den Stellenwert von Mesut Özil auf jeden Fall klarstellt. Finde ich auch. Man hat viel, viel gelesen, dass, und auch unter anderem unter dem Trailer, den ich auf Facebook verlinkt habe, und zwar gibt es da jetzt einen 16-Sekunden-Trailer, das zeigt einfach nur die Aufstellung von Real Madrid, in der sich schon Gareth Bale befindet, und da unter diesem Video gab es viele, viele Özil-Messages und die gesagt haben, er kommt zurück und so, schade, dass er weg ist. Ist ja auch ein sympathischer, guter Junge, ne? Ja, definitiv. Mesut Özil, grundsätzlich bin ich stolz auf den Jungen. Ne? Oder? Ja, natürlich, ganz klar. Entschuldigung nochmal für meinen Tweet. Glamour meets Kackfresse. Tut mir leid. Hat wehgetan, im Herzen auch so, weißt du? Tut mir leid, wirklich. Ja, hat wirklich wehgetan. Dann für 32 Millionen wechselt Fellaini zu Manchester United. Finde ich super, den Typen. Frisurentechnisch auch ganz vorne mit dabei. Ganz vorne, ja. Kann man mal machen, finde ich großartig. Wie gesagt, einer dieser großartigen belgischen Jungs. Dann Hans-Jörg Kaká. Mhm. Wechselt zurück, zweiten Dame. Nee, alte Dame ist, glaube ich, Juve, ne? Ist auch die alte Dame und die Hertha doch auch, oder? Stimmt. Wechselt auf jeden Fall zum AC Mailand zurück. Tja. Ja, habe ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen bei Madrid. Also von, nicht wirklich, das stimmt, ja. Und der kann er von mir aus ehemaliger Fußballer des Jahres sein. Das ist mir schnurzepiep. Wenn ein Spieler nicht spielt, hat er irgendwas falsch gemacht. Ah, ich finde, der gehört auch irgendwie zu Mailand. Da ist er Weltfußballer geworden. Ja, gut, okay, klar. Natürlich durch die vielen Verletzungen hat er einiges an Skill eingebüßt, hat nicht viel gespielt, aber ich hätte ihn jetzt nicht geholt, so wenn ich als Bayer, aus Bayern-Sicht, hätte ich ihn jetzt nicht geholt. Scheint ja wohl als Ersatz für Kevin Prince-Boateng gekommen zu sein. Und ja, mein Gott, wenn er, ich sehe ihn ganz gerne, muss ich sagen, er verschleppt oft das Spiel, aber spielt großartige Pässe und hat ja grundsätzlich eigentlich overall guten Skill und ja, zurück in Mailand, warum nicht? Ne, oder? Ja, viel Glück. Mamadou Sakho wechselt für 21 Millionen von PSG zu Liverpool. Halte ich eigentlich relativ viel. Ich kenne den nur aus Erzählungen und Berichten aus diversen Gazetten, dass dieser Sakho eigentlich ein großartiger Verteidiger sein soll. Ja, ist jetzt in Liverpool. Übrigens, Luis Suarez ist auch geblieben in Liverpool. Ja. Das haben wir da nicht schon für Debatten drüber ausgeführt, ob der zu Arsenal geht, zu sonst wohin, ne, zu den ganzen anderen Affenclubs da. Auch da wieder viel Lärm um nichts. Ne? Genau. Bayern war ja auch in der Verlosung, deswegen halt Berater, Bruder von Guardiola. Dann Lukaku, der den schönen Elfmeter verschossen hat, wechselt für ein Jahr zu Everton. Die haben sowieso. War ja auch bei Wolfsburg im Gespräch, glaube ich, ne? Lukaku. Scheißegal, bei wem Wolfsburg im Gespräch ist. Ja, tut mir leid. Wer 15. oder 14. wird, der hat es einfach. Der verpflichtet dann natürlich für 20 Millionen Luis Gustavo. Also. Mhm. Financial Fair Play muss auch in der Bundesliga greifen. Oha, jetzt geht's aber los. Lukaku für ein Jahr zu Everton. Tusky, haben wir gesagt, wechselt zu einem der Moskauer Clubs. Liverpool leiht Victor Moses aus, den Stürmer vom FC Chelsea. Mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ist so ein Total Package, ne? Wuchtiger Stürmer, hat einiges drauf. Finde ich geil, den Typen. Makoko Hasebe wechselt für 2,5 Millionen von Wolfsburg nach Nürnberg. Was sagst du dazu? Ziemlich hohe Summe, fand ich im ersten Moment. Ja, ich auch. Allerdings ist der sicher eine Verstärkung für den Club. Finde ich auch, ja. Und von daher kann diese Summe echt gut investiert sein. Also im Voraus würde ich sagen, Chapeau Nürnberg. Im Nachhinein muss man natürlich sehen, was er bringt. Das ist natürlich wahr, ja. Ich denke mal, war natürlich nur noch zweite Wahl bei Wolfsburg. Aber bringt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen Finesse ins Nürnberger Spiel. Die müssen was tun, nicht, dass die absteigen. Das wünsche ich dem Club nämlich erst mal überhaupt nicht. Auf welchem Platz sind denn die? Oh, du bist hier im Studio. Vorletzter. Mhm. Tabelle können wir ja gleich noch mal abchecken. Ich finde, jetzt kann man so eine leichte Zäsur machen. Weißt du, Länderspielpause, 4 Spiele gespielt. Jetzt kann man leicht gucken, wo der Weg hingeht für die Mannschaft. Finde ich schon. Leicht, ja. Kann man auch, ja. Also, dass es bei Braunschweig jetzt nicht Champions League wird, ich finde, das kann man jetzt schon. Das kann man gegebenenfalls nennen, ja. Kann man jetzt schon mal ablesen. Ich klicke mal hier noch mal ein bisschen mit der Maus, weißt du? Ach, dieses Eingabegerät, was man mit der Hand bedient. Hat auch Apple zum ersten Mal richtig in den Mainstream. Aber nur mit einer Taste, ne? Nur mit einer Taste, Pacho. Mhm. Übrigens, dieser Jobs-Film hat ja richtig Prügel gekriegt, ne? Dass der so schlecht wäre? Ja. Also der Trailer hat mir richtig gut gefallen. Ich bin völlig offen auf das Ding. Ich werde ja nicht ins Kino gehen. Kommt der überhaupt ins Kino? Also in den USA läuft der, ist er jetzt angelaufen. Ja, ist mir das klar. Ist, weiß ich nicht. Es gibt noch kein Release-Datum bei uns in Deutschland. Das ist ein reiner Love-Film, oder? Meinst du, das ist ein Love-Film? Ja. Ja, ich meine, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Aber er sollte dabei gewesen sein, ja, stimmt schon. Genau, die Geschichte kennt man ja grundsätzlich, also was Neues wird da ja, denke ich mal, nicht erzählt. Nee. Ich denke mal, dann, wenn er auf DVD rauskommt oder auf Blu-ray, Love-Film, Zaki Bombi. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe übrigens gestern Mama gesehen. Mama. Mama, I'm coming home. Ah, nee, das war was anderes. Ja, war gut, ne, sagst du. 6,5. Von Heintje, das Theme. Ah! War aber geil. Mama. Sollst doch nicht um deinen. Ja, war wirklich nicht scheiße. War jetzt nicht großartig mal was anderes, aber war okay. Kann man mal machen. Why not? Ja, It don't hurt. Frisst kein Brot sozusagen, ne? Frisst kein Brot. Kann man mal sich geben. Habe ich sonst noch was gesehen? The Day. Mhm. Eigentlich mit John Cena, aber habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, vielleicht war das die geschnittene Version. War nicht, War auch nicht scheiße. War auch nicht scheiße. Kann man mal machen. Bisschen langweilig, aber. Ja, was willst du erwarten, ne? Zu erwarten. Hasebe, oh, kann man mal machen, ne? Tranquillo Barnetta wechselt auf Leihbasis zum FSV Frankfurt, hätte ich was gesagt, aber es ist die Eintracht. Es ist die Eintracht und für mich ein sehr starker Transfer. Könnte was bringen für die Eintracht. Wenn Barnetta auf jeden Fall zu seiner Form zurückfindet und Selbstvertrauen spürt, was ihm Fee sicher vermitteln kann, dann glaube ich, dass er wirklich eine Verstärkung für die Eintracht aus Frankfurt sein kann. Die Kohle-Tabelle. Er sollte auf jeden Fall sich wieder den Schnäuzer wachsen lassen. Definitiv. Das ist ein Schnäuzer. Ein Schnäuzer ist ein Schnäuzer. Ein Schnäuzer. La Soga wechselt auf Leihbasis zum HSV und im Gegenzug wechselt Schellbrett nach Berlin auf Leihbasis. Ganz komische Aktion. Ist denn jetzt La Soga der Heilsbringer im Sturm? Also ich finde es eine ganz komische Aktion. Ich kann mich erinnern, dass La Soga einen sehr großen Stellenwert bei der Hertha hatte. Finde ich auch, ja. Auch beim Publikum sehr beliebt war. So immer als das Supertalent dargestellt wird. Und der jetzt irgendwo da ein bisschen abgeschoben wird zum HSV, finde ich ein bisschen seltsam. Kann natürlich mit der Luftveränderung zu tun haben, die er mal braucht oder sowas, wie oft gesagt wird. Aber der Heilsbringer für den HSV ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Auch Schellbrett, glaube ich, ein Standardspieler, ne, der tut jetzt nicht weh. Nee. Das ist, glaube ich, ein Sechser oder sowas. Ja, Mittelfeld auf jeden Fall. Mittelfeldakteur, ja. Arnautovic, Gott sei Dank bin ich. Sieht der doof aus, der Typ? Ob der doof aussieht, kann ich nicht sagen. Ich finde ihn nur. Richtig sieht der aus. Ich fand dieses Bild, was ja auch auf unserer Facebook-Seite gepostet wurde. Ja. Mit seinen Bling-Bling-Kopfhörern fand ich schon ein bisschen dekadent. Aber das muss auch jeder so machen, wie er es für richtig hält. Von daher lasse ich es mal so stehen. Ansonsten ist der Typ halt ein bisschen immer. Er ist ja eigentlich nur negativ aufgefallen. Von daher ist es für ihn wahrscheinlich die beste Art und Weise, jetzt zu wechseln. Und er verschwindet natürlich ein bisschen von unserem Radar, was nicht unbedingt ein Nachteil ist. Er wollte ja nur zu einem Top-Club wechseln. Jetzt ist es Stoke City geworden. Ja, wohl kaum so ein Top-Club, ne? Ich bin wirklich froh. Ich finde auch jetzt endlich dieser Drahtseilakt von Werder Bremen weg. Ich meine, man musste ihn ja ab und zu bringen, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Aber endlich ist der weg. Ging der mir auf den Sack. Ja, ist natürlich eine Aussage, das stimmt natürlich, ja. Er ging mir so auf den Sack. Sind wir doch mal ehrlich, er hat doch nichts gebracht. Nee, hast du jetzt irgendwie was im Hinterkopf, wo du denkst, oh ja, Mensch, das Tor war geil oder Mensch, da hat er wirklich gute Sequenzen gehabt? Nee, das, was ich bei Arnautovic im Kopf habe, ist, dass man viel zu schnell durch irgendwelche Städte fährt und dann auch noch einen auf dicke Hose macht. Das habe ich bei Arnautovic im Kopf. Also, Marco heißt er, ne? Ja. Marco Arnautovic wird glücklich bei dem Weltclub Stoke City. Mhm. Good luck, brother. Good luck and, naja. Stay awesome. Agi. Monsieur Agi wechselt wohin auch sonst zum VfB Stuttgart, der dritte. Da wollte ich dich fragen, gibt es da jetzt einen Kooperationsvertrag zwischen Hannover und Stuttgart? Früher war das doch so, dass ein starker Verein mit einem kleinen Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen hat. Machen das jetzt schon zwei, naja, graue Mäuse untereinander? Ist das so eine Art Gorleben? Das ist so eine Art Atommülllager. VfB Stuttgart ist so eine Art Atommülllager für Hannover 96. Die ganze Bank wird einfach da abgeladen. Das ist natürlich... Drei Spieler von der Bank sind gegangen. Die werden bei einem Club wie Stuttgart, der eigentlich von der Reputation über Hannover 96 stehen sollte, als Heilsbringer gemacht. Drei Ersatzspieler bei einem Mittelklasse-Club. Ja, schon bedenklich irgendwo, ne? Ja, oder nicht? Ja, klar. Ich meine, eigentlich hätte sich Stuttgart Sané und Marcelo holen müssen. Oder nicht? Ja, das klar, kann man das so hinstellen. Aber es hat sich in den letzten Jahren halt ein bisschen verändert, weil Hannover halt auch wirklich weit in der Euroleague gekommen ist und dadurch natürlich einen anderen Stellenwert vielleicht auch bei solchen Spielern hat. Ja, das kann natürlich sein. Haben sich jetzt inzwischen endlich gefunden, die beiden. Ja. War wirklich sehr, sehr gut, was sie gespielt haben. Können sich anscheinend in irgendeiner Weise unterhalten, auf jeden Fall. Ich denke auch. Sprachlich wird es da jetzt endlich mal eine Anwandlung gegeben haben und ich denke mal, so beim ersten Spiel, und wenn du erst zwei Tage da bist, dann kann das noch nicht funktionieren. Nee, erstens das nicht und zweitens, wenn man gegen einen starken Gegner aufläuft. Ne? Ach stimmt, war gegen Gladbach, ja. Stimmt. Dann Paul Scharner, die Querelen haben endlich ein Ende. Hat seine Karriere beendet. Ja, per E-Mail, wie ich gelesen habe. Ist natürlich eine gute Sache, die einen machen Schluss per SMS, Paul Scharner beendet seine Karriere per E-Mail. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Erin Derdiok zum Abschluss ist jetzt wieder in Leverkusen. Schon ein bisschen länger her, der Transfer, aber ich finde, der sollte noch mal rein. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Hat ja jetzt lange nicht gespielt und im Prinzip hat er ja Skill, der Junge. Er hat ja nichts zu verlieren. Nein. Er hat doch rein nichts zu verlieren. Wenn der da jetzt wirklich einschlägt, ist das so ein Schlag ins Gesicht für Hoffenheim. Genau. Dass ich das noch als Spiel, also wenn ich in der Haut von Erin Derdiok stecken würde, ja, dann würde ich mich jetzt da reinbeißen bis zum Umfallen und am besten 20 Tore diese Saison schießen und dann, wenn er dann zurückkommen soll, der ist ja nur ausgeliehen, soweit ich weiß, wenn er dann zurückgeht zu Hoffenheim zu sagen, nö, also für euch, da spiele ich nicht mehr. Und das wäre die richtige Antwort auf jeden Fall auf die ganze Sache. Nicht wie Tim Wiese sich da weiter die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und da in der Trainingsgruppe 2 bleiben. Ja, das wären sie auch schon, die großen Transfers aus diesen letzten Transferstunden. Ist schon einiges dabei gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Agi. Womit? Hattest du Gareth Bale denn noch so genannt? Ja, ne? Den hattest du auch explizit genannt. Hatte ich vor den Transfer-News ja hier gerade nochmal genannt. Aber natürlich, ja. Gareth Bale für 100 Millionen, jetzt teuerster Transfer aller Zeiten. Großartiger Spieler. Ja, was willst du dazu sagen? Eben. Und den Wert muss man immer darin sehen, welche Erfolge Real Madrid in Zukunft feiern wird. Genau. Denn das wird ja auch nun mal halt finanziell vergütet, um es mal so zu nennen. Und dann amortisiert sich eine Summe von 100 Millionen auch recht schnell, wenn man zweimal die Champions League gewinnt oder ähnliches. Durch Merchandise und durch etwaige Siege, Turniersiege, kann man das natürlich schnell amortisieren, so eine Geschichte. Aber es wurden 80.000 Menschen übrigens erwartet im Santiago Bernabeu. Es waren dann doch nicht so viele. Nee, es waren nicht so viele. Der Unterrang war besetzt, gelegt. Aber sah gut aus, der Gareth Bale in seinem Anzug und so, ne? Hübscher Bengel. Schön geföhnter. Findest du ihn schön? Ich finde, er ist sehr hässlich, der Mensch. Er hat so ein bisschen so die Schuhmacher-Optik vom Kinn her und so, ne? Aber ist natürlich so eine Art Panther. Ja, ist ein Panther. Mhm. Hat aber auch gleich in der Pressekonferenz gesagt, dass Cristiano Ronaldo hier die Hosen anhat und der Leader der Mannschaft ist. Und dass Cristiano Ronaldo für ihn der beste Spieler der Welt ist. Mhm. Schön in den Arsch gekrochen. Blasen noch einen Pfund Zucker in den Arsch. Du weißt meine Meinung zu Cristiano Ronaldo. Ich bin da nicht so der Cristiano Ronaldo-Guy. Ist ja mein Lieblingsspieler mit. Ja. Mhm. Yeah. Finde den großartig. Finde den einfach großartig. Das wären unsere Transfer-News gewesen. Das waren unsere letzten Transfer-News für diesen Sommer. Ja. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Es waren ein paar Ausgaben, aber es hat auch immer richtig Spaß gemacht, darüber zu reden. Tolle Sache. Machen wir auf jeden Fall weiter im Winter, denke ich. Im Winter, denke ich mal, ne? Da geht es ja dann wieder weiter. Ist ja ein ewiger Kreislauf, diese ganze Geschichte. Dann wahrscheinlich, wenn Luc de Jong den Verein verlässt. Ja. Für umgerechnet 15 Millionen, zwischen 12 und 15 Millionen, ja. Hm? Ja. Hm? So, Pocho, hätten wir eigentlich die sportlichen Themen großartig durch, kommen wir doch mal wirklich zu interessanten Sachen. Und zwar zu unserem Vierecken 2-11er Tippspiel. Tippspiel, Ja, was soll man da großartig zu sagen? Ich habe schon auf unserem Blog vierecken2elver.wordpress.com, da kann man ja dann einfach unsere Tippspiel-Sektion anklicken. Mhm. Da habe ich ja schon die Frage gestellt, oder da habe ich grundsätzlich schon mal erwähnt, ist dir schon die Tipperfrage zu stellen, die T-Frage. Mhm. Ist da schon zu, du hast ja auch gefragt, wie lange ich noch tragbar bin, glaube ich. Mhm, ja. Da hast du natürlich vollkommen recht, wenn man so eine Scheiße abliefert, wie ich da in den letzten Wochen. Aber an alle Kritiker da draußen und an alle, die es vielleicht mit reibenden Augen denken, warum macht der Pocho da so eine Scheiße? Man sieht ja auf dieser Seite auch die ganzen Tipps von uns und dann denkt ihr vielleicht, Mann, was hat der denn da getippt, warum macht er das? Ihr werdet noch daran denken. Wenn ich zurückkomme. Also bis zur Winterpause lasse ich das Ganze ruhig angehen und dann schlage ich es zu. Okay. Das ist nämlich auch das Schöne an unserem Tippspiel. Ihr könnt auf unserer Page, auf unserem Blog, könnt ihr alle Tipps nochmal nachlesen, was wir so getippt haben. Also dieses Tippspiel ist wirklich ganz transparent. Ricky, wir fangen mal unten an, fairerweise. Ja. Pocho hat bei diesem Spieltag 4 Punkte gemacht. Die begegnen HSV gegen den BTSV und Eintracht Frankfurt gegen den BVB hat er richtig getippt. Hat damit 32 Punkte. Mhm. Auf Platz 2 mit 8 Punkten und damit teilen sich die beiden Platzhirscher dieses Tippspiels, diesen Spieltag, mit 1,5 Siegen und 8 Punkten in diesem Spieltag mit 46 Punkten all in Ricky Matthew Black. Toll. Gratuliere ich ihm. Hat er wirklich toll gemacht. Und auf der Platz Hirsch. Der Platz an der Sonne sozusagen. Der Platz an der Sonne, der erste Platz bin ich. Bin ich! mit 8 Punkten, 2 Tagessiegen und insgesamt 49 Punkten. 3 Punkten Vorsprung vor Ricky. Ja. Lichtjahre davon entfernt, Boccio natürlich. Ja, da hast du schon recht. Aber es kann alles anders werden. Also, warte mal ab. Genau, wenn du einen Tippspiel, also oder einen Spieltag schon komplett durchbretterst, dann kann sich da wirklich alles ändern. Mhm. Aber genauso kann ich euch natürlich auch mit einem so einem Spieltag davonrennen. Ja, ich muss da mal gucken. Gegen wen spielt Bayern am 5. Spieltag? Kannst du das nochmal kurz nachgucken? Gegen Hannover 96. Ach ja, gegen Hannover 96. Ja, da tippe ich natürlich für ein 4-1 für Hannover 96. Okay, ist eingeloggt. Ist eingeloggt. Gut, dass du auf meine Daten zugreifen kannst. Darum bin ich so schlecht. Du änderst andauernd meine Tipps ab. Das ist es. Ja, ich wusste es. Ja. Sergio Ramos hat sich gerade gemeldet. Seines Zeichens Innenverteidiger, Schrägstrich, Teilzeit, Rechtsverteidiger. Was sagt der Sergio? Was sagt der Sergio? Erzähl. Ramos hat geschrieben, er hätte Özil nicht gehen lassen. Oh. Khedira hat dasselbe gesagt. Ja. Und ja. Naja, wenn Gareth Bale dann in der nächsten Saison in der Champions League und in der Liga jeweils 20 Tore schießt, werden sie sich das vielleicht nochmal überlegen. Ja, aber einen Zehner brauchen sie immer noch. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, das System, was der Edge gespielt hat. Ja. Ist die Frage, wo er dann spielt und wer wo spielt. Das werden wir dann spätestens in ein paar Tagen sehen. So viel zum Tippspiel erstmal, ne? Finde ich äußerst interessant. Tolle Sache. Wenn man nachlesen, finde ich. Dann würde ich nochmal auf unsere 4x12er FIFA-PES-Sektion verweisen, denn dort habe ich ja grundsätzlich mal alles ein bisschen was über die beiden Spiele geschrieben, über Pro Evolution Soccer 2014 und FIFA 14. Dort habe ich natürlich dann nochmal das Ultimate Team Legend-Ding niedergeschrieben. Welche Spieler in dem Legend-Modus auf der 360 und auf der Xbox One vertreten sein werden, habe ich dort nochmal notiert. Und ich habe ein zweites Update zu FIFA 14. Für alle, die einen GameStop bei sich um die Ecke haben, dort kann ich allen Leuten nur mal die GameStop-Aktion ans Herz legen. Dort gibt es für 99 Euro eine Collectors Edition, in der sich 24 Gold-Sets für den Ultimate Team-Mode beinhalten. Eine Steelbook-Version, also eine Steelbook-Hülle, ne? Mhm. Und ein Fußball. Och. E-Sports von Adidas, richtig. Sieht, finde ich, sehr, sehr cool aus, der Ball. Für 99 Ocken? Für 99 Euro habt ihr eine Steelbook, einen Fußball, das Spiel natürlich, ne, ist ja ganz klar, und 24 Goldsets dabei. Also ich finde, es ist ein ordentlicher Deal, kann man mal machen. Wofür sind diese Goldsets dann? Dafür kauft man sich diese Spieler, ja? Genau, Ultimate Team ist ja, also du wirst dann wahrscheinlich jetzt auf der PS4 mit mir wahrscheinlich, also du wirst, wenn du dich bei Ultimate Team einloggst, bekommst du ein Startdeck, ne, wie früher auf dem Schulhof, hast du deine Tops oder wie die damals hießen, deine Karten, und du bekommst dein Startdeck, hast dann, weiß ich nicht, 15, 16 Spieler und musst sie dann erstmal aufstellen. Hast dann sowieso Karten, die haben halt ihre Attribute und ja, mit denen stellst du dann erstmal deine Mannschaft auf. Du hast erstmal natürlich nur Klumpatsch, musst dich hochspielen und pro Sieg und Unentschieden bekommst du dann Punkte. Von diesen Punkten kannst du dir dann Bronze, Silber oder Gold-Sets, ich glaube, es gibt auch noch Platin, aber Gold, Silber, nee, es gibt nur Gold, Silber und Bronze-Sets. Von den Punkten kannst du dir dann halt Tüten kaufen. Ach, Quatsch. Ach so, und da sind da mehrere drin? Und da sind dann Spieler drin und du hast dann, wenn du diese Collector's Edition von GameStop dir orderst, hast du dann 24 Goldtütchen. Da sind dann halt die richtigen Knaller dabei, wie zum Beispiel Özil oder... Das ist natürlich krass, da hat man natürlich direkt einen ziemlichen Vorteil auch, oder? Absolut, na klar. Ja, ja, sicher. Oder du kannst auch Geld investieren, ne? Also echtes Geld, und kannst dir, wenn du halt nicht genug erspielte Punkte hast, kannst du dir natürlich noch, oh Mensch, ich hätte jetzt aber gerne nochmal ein Goldtütchen, kannst dir dann für bares Geld auch nochmal Goldtütchen kaufen. Ja, so ein Tütchen Gold ist immer nett, ja. Ein Tütchen Gold ist immer ganz nett, ja. Aber 24 Goldsets ist schon mal eine Ansage. Ist eine Ansage, ne? Ja. Und die kann man dann auch verkaufen, diese Spieler? Die kannst oder? Du dann, ja, die kannst du dann oder tauschen oder so? Gibt's dann so eine Tauschbörse. Ach, guck an. Ja. Das heißt, dann hat einer dreimal Özil und vertauscht den dann zweimal. Ja? Einmal Özil ist sehr, also dreimal Özil ist schon, das wirst du nicht haben. Okay. Nee, wirklich nicht. Also da musst du ihn dir schon dreimal kaufen halt von irgendeinem Deck. Kannst du dann irgendwie tauschen, dann kannst du dir Öse halt dreimal tauschen, aber du kannst ihn halt nicht dreimal aufstellen, ne? Mhm. Geht ja nicht. Aber nee, diese wirklichen, diese Weltstars, sage ich jetzt mal, wie Gareth Bale, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Messi, Schweinsteiger, Maserati Max, Rooney, Maserati Max, der Raphael. Raphael, genau, und Robben, Ribéry, was gibt's noch für die allergrößten Stars halt? Ja, Kramer. Xavi, Iniesta, Kramer. Xhaka. Xhaka. Die werden natürlich nur ganz, ganz selten dabei sein. Auch in den Goldsets nur. Verstehe, ja klar. Das ist wie so ein Hauptgewinn dann, wenn man solche Leute dabei hat. Dann ruft man sich gegenseitig an und sagt, ich hatte Bale im Tütchen, ja? Genau, ja, absolut. Okay. Und in diesen Tütchen sind jetzt nicht nur Spieler, sondern auch Vertragsverlängerungen, Trainingskarten, also mit diesen Trainingskarten kannst du halt deine Mannschaft aufwerten. In diesen Tütchen sind auch zum Beispiel Trikots drin, also du machst dann halt so ein Tütchen auf und das wird dann mit so einer Animation gemacht, so blim, blim, blim. Da sind dann meinetwegen, da sind also immer, ich glaube, 6 Kärtchen sind drin. Ich glaube, es sind immer 3 Spieler oder 4 Spieler und 2 Aktionskarten drin. Also, okay. Ja, also von mir aus hast du dann Max Kruse drin, Sabol Schusti und eine Krampe, weiß ich nicht. Irgendeinen von Braunschweig. Und dann hast du da noch eine Vertragsverlängerung drin, weil jedes Spiel kostet einen Vertragspunkt. Also weißt du, du kannst halt nicht jetzt irgendwie 10-mal mit Gareth Bale spielen, hast aber, sein Vertrag läuft aber in 9 Spielen aus. Aha, okay. Das ist ja richtig tricky dann. Das ist absolut geil, Potschi. Ich weiß gar nicht, warum du das nie gespielt hast. Ja, weil ich FIFA 10 mein letztes Spiel auf der Konsole war, was ich gekauft habe. Potschi, also du hast ja gesagt, du holst dir die Konsole schon relativ zeitig, ne? Ich denke schon, ja. Und dann FIFA, auch Ultimate Team. Alter, das musst du zocken, das macht so einen Bock. Und wie gesagt, also du hast dann da nicht nur halt diese Vertragsverlängerung drin, du hast dann auch Wappen drin, weil deine Mannschaft, die bekommt ja von dir einen Namen. Ja. Du brauchst dann auch ein Vereinswappen. Die Wappen sind dann immer irgendwelche realen Clubs, ne? Es gibt auch richtig coole Wappen, so aus Brasilien oder so, die sehen richtig geil aus. Oder aus Afrika. Wie die Kaiser Chiefs oder so. Dann gibt es noch Trikots. Deine Mannschaft braucht ja ein Trikot. Spielt die sonst nackt? Nein, sonst bekommst du mit einem Startdeck ist auch immer ein Trikot dabei. Also Heim- und ein Auswärtstrikot. Aber ja, da sind halt irgendwelche coolen Trikots, ne, dabei. Übrigens, Real Madrid hat das wieder ein Trikot-Sponsor vorne. Ja. Fly Emirates. Ja, die geben ja im Moment 2-3 Euro für Trikotsponsoring aus, ja. Ja, und das ist so das grobe Ultimate Team. Also du guckst dann, wenn wir dann zum Beispiel mal ein Ultimate Team-Battle machen wollen, hast du gerade geschrieben? Nee, Ricky hat geschrieben. Schon aus der Live-Situation raus. Jetzt hat er mir gerade geschrieben, hat keine Zeit heute. Okay. Nee, so viel zu Ultimate Team. Also du hörst schon, da ist schon, du hast nicht nur die alten Modi, da tut sich einiges bei FIFA. Ja, klar. Und ich finde diese Collector's Edition für 99 Euro, ich habe hier gerade den Karton, habe ich mal so als Bild. Das ist ein richtiger Brummer. Muss halt ein Ball drin sein, ne? Muss ein Ball drin sein und ich sag mal so, wenn man von einem Spiel wirklich total überzeugt ist, dann sollte man sich auch immer wenigstens eins mal kaufen in so einer tollen Edition. Ich habe ja das mit GTA oft gemacht und sowas. Kann man schon machen. Ach ja, und jetzt werben sie auch groß mit dieser virtuellen Bundesliga und das hast du ja auch alles gar nicht mitbekommen. Nee. Also, wenn du jetzt deine normale Karriere spielst, ne, Pocho, ob du da dann ein Be a Pro reinmachst oder nicht, das erkläre ich dir dann alles, wenn du so weit bist, wenn du das Spiel hast, wenn du die Konsole hast. Be a Pro ist nochmal eine eigene Welt für sich. Ich glaube, dieses Be a Pro gab es aber auch schon bei FIFA 10. Das kann sein. Das habe ich aber auch nie gespielt. Okay. Das muss man auch nicht spielen, bin ich der Meinung. Habe ich auch nie großartig forciert. Dieses virtuelle Liga ist halt, dass du halt für deinen Club spielst. Also du wirst jetzt Gladbach nehmen und ich werde Bayern nehmen. Und du spielst halt für deine Mannschaft, ne, für dein Wappen. Aber alle Mannschaften oder alle Spieler haben denselben Wert. Also Bayern wird nicht bevorzugt. 96, okay. Braunschweig, Bayern, Dortmund haben alle denselben Wert. Also du spielst quasi nur für deine Flagge. Du spielst dann Online-Spiele und spielst dann meinetwegen Gladbach gegen HSV. Ja. Yeah. Ob du mit Maserati Max spielst und der HSV Beister einwechselt oder so, die haben alle, was waren das, 90%, glaube ich. Also überall. Flanke, Ball, Sprint, Spritzigkeit, Antritt, alles 90%. Sodass also alle grundsätzlich denselben Ausgangswert haben. Also sonst würde natürlich Bayern und Dortmund immer vorne dabei sein bei dieser aktuellen Bundesliga, ne? Ja, klar. Macht ja Sinn, weil wer nimmt denn dann auch seinen Herzensclub von mir aus? Freiburg. Ist ja ganz klar, das gilt technisch unter den anderen Clubs. Also. Und so ist das eigentlich ganz geil. So, dann bekommst du einmal die Woche so einen Abschlag, sage ich mal, was so passiert ist. So, weiß nicht, 500.000 haben mit Bayern gespielt und dann gibt es da so ein Ranking. Also es ist super geil, Pacho, wirklich. Mhm. Ja, wird schon gut. Dann gibt es aber schon seit 2 Jahren diesen interaktiven Skill. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Gladbach in deinem Falle nochmal spielst und Maserati Max wirklich astronomisch viele Tore schießt, super Wert hat, dann bekommt er in deinem Spiel auch mehr Skill. Also er hat nicht nur seine Maserati Max, das wird er haben, 79 sowas. Das bleibt dabei nicht. Ja. Sondern deine Konsole wird ja, denke ich mal, auch online sein, ne? Ja, definitiv, ja. Dann, wenn der wirklich jetzt 3-4 Spiele, oder es wird halt nach jedem Spieltag wird das ermittelt, wenn der jetzt wirklich großartig gespielt hat, 3 Tore geschossen hat, 2 Assists gemacht hat, dann bekommt der halt +2 und hat dann halt 81. Und ja, das ist natürlich schon eine Menge dann in dem Fall. Das ist schon geil, ne? Aber allerdings, wenn der zum Beispiel wie Holger Badstuber, der sich natürlich lange verletzt hat, der bekommt dann natürlich auch runtergeskillt, ne? Also, ja, klar. Hat seine Vor- und Nachteile, aber Pocho, was ich damit eigentlich nochmal sagen will, dass Pocho und ich werde natürlich die Konsole am ersten Tag haben, sprich die PlayStation 4, also aller Verwirrung nach, ich werde mir jetzt die PlayStation 4 holen. Liegt ganz einfach daran, dass die Xbox One mit der FIFA 14 Geschichte ausverkauft war und in meinen Augen hat das halt nur Sinn gemacht mit FIFA 14, aber ich werde mir die PS4 holen. Mit FIFA 14 und Pocho wird sie sich dann auch relativ zeitnah und möchte dich dann nicht irgendwie unter Druck setzen, so, weil es ist auch eine Investition, die macht man nicht jeden Tag. Aber wenn wir beide die Konsole haben und von mir aus können wir das mit mir dann auch schon von Anfang an machen, dann wollen wir schon ganz gerne Two-on-Two-Battles machen. Sprich, wenn du die Konsole hast, werde ich mit dir natürlich erstmal für 2 Tage ins Trainingslager gehen. Natürlich, ja. Werde meiner Freundin sagen, Sandra, du bleibst jetzt erstmal zu Hause. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mit dem Pocho jetzt ins Trainingslager. So, wenn es gemacht ist, was war das jetzt hier, werden wir natürlich dann einen Podcast machen. Was wird das dann sein? Die 60. Ausgabe oder so, oder 69. sagen wir, keine Ahnung. Wir werden dann einen Podcast machen und werden sagen, hier, Leute, wer hat von euch eine PS4? Melden sich hoffentlich ein paar. Wer von euch hat FIFA 14? Wenn es wirklich dann 2 gibt oder im besten Falle dann mehrere, werden wir jede Woche gegen 2 von euch antreten. Also sprich, also richtig schön mit Voice-Chat, ne? Richtig schön Trash-Talken, Team 4-Ecken-2-Elfer gegen Team Horst und Gisela. Weiß ich jetzt nicht, wer dann dabei sein wird. Ne? Hans-Jörg, ne? Genau. Mhm. Und unter den Gewinnern, wenn man uns tatsächlich, was ja eigentlich dann nur aufgrund der Hardware, also es muss ja dann ein technischer Fehler sein. Ja, wenn oder wirklich, cheaten, ne? Wenn es wirklich so sein sollte, dass 2 uns beide besiegen, dann werdet ihr definitiv was gewinnen. Was das dann sein wird, das überlegen wir uns dann noch. Wird auf jeden Fall dann materieller gewinnen, ne? Ja. Pocho, da werden wir eine kleine Aufmerksamkeit sozusagen. Es wird ein kleiner Gruß aus der Küche sein. Also ihr werdet dann bei uns wirklich Sachpreise gewinnen. Jetzt nicht in Form von einer handsignierten PlayStation 4 im 4-Ecken-2-Elfer-Design. Sondern es wird was Kleineres sein. Aber ihr werdet dann jede Woche bei uns was gewinnen. Und natürlich, Alter, wer holt sich schon am Anfang eine PlayStation 4? Ja, sie ist ausverkauft, etc. Ihr müsst euch jetzt auf die Liste schreiben. Es wird natürlich schon einige geben. Aber wenn ihr dann natürlich auch noch 4-Ecken-2-Elfer-Hörer seid, das wird natürlich dann ein relativ kleiner Kreis sein. Ich weiß nicht, ob das dann jede Woche sein muss, weil wenn unter unseren gefühlten 800 Hörern, die wir wohl haben, ich denke mal maximal 1000 Hörer, zumindest das sind unsere ermittelten Hörer, gibt es dann wahrscheinlich nicht mal 20, 30 FIFA 14. ja, Besitzer, wenn, ne? Überhaupt, ne? Wenn überhaupt. Man muss davon wirklich auch mal ausgehen, dass gegebenenfalls da nicht alle reagieren werden. Wir haben ja auch jüngere Zuhörer, die gegebenenfalls erst zu Weihnachten in den Genuss einer neuen Konsole kommen, weil sie es geschenkt bekommen. Aber wir nehmen das ja auch ein bisschen als eine Art Langzeitprojekt, um halt auch in Zukunft zu sagen, ein bisschen näher mit der Community zusammenzurücken, und das würde ja dann in der Hinsicht Spaß machen. Und wenn man vielleicht wirklich noch total unentschlossen ist zu sagen, welche Konsole man nimmt, kann man ja auch dahingehend vielleicht ein bisschen überlegen, was zu machen. Ja, absolut. Also da hätte ich schon Bock drauf, dass man einfach schöne Tour und Tours machen kann. Wir beide gegen vier Ecken, zwei Elfer-Hörer. Das wäre doch super. Gegen den Rest der Welt sozusagen. Gegen den Rest der Welt. Und sollte es wirklich, also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Solltet ihr gegen uns gewinnen, bekommt ihr von uns einen schönen Preis. Nicht wahr? Ja. Das wird schön. Das wird wirklich super. Und ich finde, solange du noch keine PS4 hast, One-on-Ones? One-on-one with a great one. Ja. Ja. Ich glaube, so viel. Dann erstmal zu FIFA 14. Ach ja, nee, doch nicht. Unsere Facebook-Seite facebook.com/4-12-11er. Dort gibt es zwei neue Trailer. Beziehungsweise einen neuen Trailer, den hatte ich ja gerade schon erwähnt. Die Geschichte mit Gareth Bale, dass der da schon bei Real Madrid am Start ist. Und dann gibt es einen kleinen First Look von den Kollegen von GameStar. Geht einfach auf den Post, wer hat ihn gesehen, wer hat ihn erkannt, habe ich ja gepostet, diesen 16 Sekunden, FIFA 14, Gareth Bale, Trailer. Darunter, unter diesem Post, habe ich dieses kleine Preview, dieses kleine First Look Video gepostet, geht 2 Minuten 30, da kann man schon mal schön gucken, wo die Reise hingeht, das haben sie wirklich ordentlich gemacht, die Jungs, und guckt es euch an, auf unserer Facebook-Seite sind beide Trailer verlinkt, also nicht wundern, wenn ihr nur den 16 Sekunden FIFA 14 Gareth Bale Trailer seht, darunter, direkt in diesem Post, ist der kleine First Look Trailer. Als Antwort sozusagen auch noch da drauf, ne? Genau, mache ich halt, damit nicht 1000 Milliarden Tweets oder Posts kommen, weil das hasse ich, wenn man dazu gespammt wird, ne? Ja, absolut. Ansonsten gibt es noch was auf unserer Facebook-Seite? Ja, natürlich! Guckt euch oder beziehungsweise hört euch das großartige Interview von Lieberknecht an Martin Lieberknecht. Thorsten heißt seine Tochter. Thorsten, Hans-Jörg. Hans-Jörg Thorsten Lieberknecht, und zwar mit dem NDR. Hashtag Pissverein. Ja. Ich hab's nicht gesagt. Ich bin raus. Hashtag Pissverein. Hört euch dieses Interview an. Großartig. Eine kleine Wutrede seitens Lieberknecht, der angeblich ja auch darüber selber lachen konnte, als er es im Nachhinein gesehen hat. Ja, ne? Richtig. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das stimmt natürlich, Pocho. Großartiges Interview, wirklich. Legendär jetzt schon. Ja. Mit Trapattoni in einem Atemzug zu nennen. Und mit der am Arsch geleckt. Ja, am Arsch geleckt, genau. Arsch geleckt. Also facebook.com/4-12-11. Sollte euch das gefallen, was wir dort euch regelmäßig posten, dann wirklich einfach liken, weil das freut uns einfach. Kann man nicht anders sagen. Das ist Brot für uns sozusagen. Applaus ist das Brot des Künstlers. Ja. Ne? So, das wär's, glaube ich. Ne? Lieberknecht haben wir und die FIFA-Trailer. Sollte es natürlich was Neues zu Pro Evolution Soccer geben, erfahrt ihr das auch bei uns. Ich gucke mal gerade auf das letzte Restgüte, was ich noch von meinem Job als Games-Redakteur habe. Mhm. Nämlich einen kleinen Special-Account bei gewissen News-Anbietern. Ja, bei News-Anbietern. Die Goldmitgliedschaft sozusagen. Die Goldmitgliedschaft, genau. Denn die Carte Blanche. Die blaue American Express sozusagen. Ja. Da bekomme ich nämlich die Trailer und so immer. Aus erster Hand. Aus erster Hand, bevor sie dann auf diesen ganzen News-Seiten. Du hast sozusagen noch vor den Entwicklern die Trailer, oder? Genau. Aber die kann ich dann natürlich erst posten, wenn sie dann auf YouTube oder so kommen. Weil sonst Ärger kriegst du mit den Jungs, ne? Weiß ich gar nicht, ob man das noch weiß, dass ich da. So, nee, aber es gibt keinen neuen Trailer. Gibt es denn neue News? Nein! Auch dies ist nicht der Fall. Das haben wir abgehakt. FIFA, Facebook, @4-12-11 auf Twitter sind wir zu erreichen. Und natürlich dann jetzt die Power-Nachricht eigentlich des Jahres. Mindestens des Jahres. Auf unserem Shop, den ihr findet. 4-12-11er.wordpress.com. Dort einfach auf mein Shop klicken. Liebe Mädels, jetzt dürftet ihr euch eigentlich angesprochen fühlen, denn es gibt das Hashtag Spielerfrau-T-Shirt in Pink, nein, nicht nur in Pink, in 1 Milliarde verschiedenen Farben. Wirklich großartig. Und jetzt kommt der Clou. Der Knaller. Die Schrift leuchtet im Dunkeln. Glow in the dark. Glowing in the dark. Großartig. Was ein fettes Shirt, oder? Großartig, supergeil. Also auch, das ist ja ein girly Shirt, aber ich würde es auch noch anziehen, nur weil es im Dunkeln leuchtet. Ganz ehrlich. Potsche mit dem Spielerfrau-T-Shirt, das wäre wirklich mal eine... Das wäre ein Bild, oder? Und schön die Wampe raus und los geht's. Ja, für 16,90 Euro wieder mal nur 50 Cent Gewinn unsererseits. Hashtag Spielerfrau. Schön. Großartig. Richtig schön. Toll. Ne? Wir sind für alle da. Für klein und groß, für jung und alt, für Mädels und Jungs. Für alle sind wir da. Soll ich mal die Artikelnummer durchgeben? Die Artikelnummer ist die 255-95252. Ja. Und wenn ihr natürlich gerade weibliche 4x2-Elver-Hörer seid, dann denkt ihr euch, ach, ich bestelle auch was für meinen Göttergarten mit. Dann bestellt doch einfach das 4x2-Elver-Trikot für die Saison 2013-2014 mit unter der Artikelnummer 255-37-308. Aber wenn ihr denkt, Mensch, ich und mein Göttergatte, wir haben ja auch Smartphones. Ich, die gute Sabine, habe einen Samsung Galaxy S4. Dann bestelle ich mir doch für 13,90 Euro das Case für mein Telefon. Und mein Freund, der Manni, der hat ja das iPhone 5. Da bestelle ich für ebenfalls 13,90 Euro das iPhone 5 Case im Vierecken 211er Look. Und denkt dran, egal was ihr aus diesem Shop kauft, wenn ihr uns ein Bild schickt mit dem, dass ihr das benutzt, T-Shirt, Shopper oder ähnliches, da überlegen wir uns dann was, dann werdet ihr auch mindestens für diese Ausgabe dann das Bild des Podcasts sein. Ist also ein kleiner Anreiz, um das mal zu machen. Völlig richtig, Pacho. Aber wenn ihr natürlich noch viel mehr Flagge bekennen wollt, dann könnt ihr euch unsere für 7,40 Euro 5 Buttons bestellen. Ja, für alles. Für alle. Kann man immer tragen. Ans Revers heften, einfach mal. Wenn ihr was zum Wechseln wollt, dann bestellt euch unser 4x211er Standard-Shirt für 13,90 Euro. Großartig. Oder natürlich unsere großartige Power-Kollektion mit dem Fans 4x211er T-Shirt für 25,40 Euro. Finde ich wirklich einen super Preis. Aber natürlich bisher unser Renner. Gerade im Fohlensektor, nenne ich ihn jetzt einfach mal, das Hashtag Maserati Max T-Shirt für 19,90 Euro in 1000 verschiedenen Farben, in 1000 verschiedenen Größen und natürlich auch in diesem Fall beim Hashtag Maserati Max T-Shirt zählt, wenn ihr 10 T-Shirts kauft, bekommt ihr das 11. für denselben Preis. Wenn das nichts ist, ich kann nicht mehr tun. Nee, also das ist ja wirklich so ein Angebot, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ne? Das 11. Ja? Das kostet genauso viel wie die 10 anderen vorher. Wo gibt's das heutzutage noch? Nirgendwo. Ich wüsste es nicht. Nee. Und wir haben ja gerade über den BTSV gesprochen. Seid ihr im Raume Niedersachsen unterwegs? Wolfsburg, Braunschweig, Hannover oder gar Goslar? Dann bestellt euch das BTSV. Noch nie gehört T-Shirt und tragt es mit Stolz. Ja. Kommt ihr aus dem Schwabenländle, wie zum Beispiel unser Vorort-Reporter Willi Entenmann, Stuttgart und Fußball? Das passt nicht. Bestellt euch dieses T-Shirt. Seid ihr wie ich Bayern-Supporters, dann bestellt euch Keep Calm. Bayern rockt Europa. Das Power-T-Shirt wirklich für den Die-Hard-Fan. Keep Calm and Listen 4x12er natürlich auch vorrätig noch. Noch. So müssen wir eigentlich kommen, ne? Aber jetzt müsst ihr ganz schnell sein. Für 25,38 Euro müsst ihr ganz schnell sein. Vier Ecken, 2 Elfer, leider geil. Das Shirt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Farben. Holy shit. Es ist begrenzt. Es ist wirklich begrenzt. Wie viele haben wir noch, Pocho? Ich guck gerade auf den Ticker, Moment. Ja, bitte. Oh, ich glaube, das ist nur noch dreistellig jetzt. Ah. Oh. Scheiße! Also, Mann, da sind wir schon unter die 1000 gerutscht. Scheiße. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Unter 500, verdammt! Oh, beeilt euch, bestellt euch. 350. Bestellt euch ganz schnell dieses T-Shirt. Bestellt es euch auf Lager. Bestellt es euch gleich 13 Mal. Aber auf natürlich. Lage. Wenn ihr natürlich morgens mit einem guten Gefühl aufstehen wollt, wenn ihr euren Kaffee oder Tee aus einer Tasse trinken wollt, die wirklich zu den oberen 10.000 gehören, dann bestellt euch die 4 Ecken 2L Tasse für 11,90 Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf dem Markt eine günstigere 4 Ecken 2L Tasse bekommt. Nee. Und wenn ihr es auf dem Markt dann doch finden solltet, dann benutzt doch den 4-Ecken-2-11er Shopper dazu, um auf den Markt zu gehen. Der Eiler 4-Ecken-2-11er Shopper auf der letzten Seite, aber bestimmt nicht das letzte Angebot. Für jede Handtasche, für jede Jackentasche das richtige Accessoire. Das wär's. Wir haben alle Produkte jetzt beworben und ich finde auch sehr gut beworben. Ja, mindestens. Wir haben wirklich 4 Seiten auf unserem Spreadshirt-Shop voller kunterbunter Nettigkeiten. Mhm. Trendsetting würde ich fast sagen. Ob ich mir jetzt echt so ein 4x12er-Shirt-Trikot bestelle. Ein Trikot? Ein Trikot für 18,90, oder? Jetzt mal im Ernst. Ja, ist auch günstig eigentlich, ne? Kann man auch schön unterm Blatzer tragen oder so. Es ist, kann man überall tragen. Ja. Auch zur Hochzeit. Kommunion, Beerdigung, alles. Kommunion, Konfirmation, Beerdigung. Ja. Hanukkah, alles. Ja. Überall kann man dieses großartige T-Shirt bestellen. Aber natürlich, allen voran, wenn ihr euch ein T-Shirt bestellt, bestellt für eure Freundin Hashtag Spielerfrau. Das T-Shirt, was im Dunkeln leuchtet. Also wirklich. Stellt euch vor, eure Freundin hat das nachts an. Ihr wisst direkt, wo sie ist. Das ist großartig. Also besser geht es nicht. Nee. Besser geht es nicht. Gibt es sonst noch was auf unserem Blog, was es gilt zu besuchen? Ja, gegebenenfalls die Pater-Podcasts auf jeden Fall. Die werden ja auch. Ja. Ne? Da gibt es noch einen. GP13, weiß man ja nicht, was das ist. Nee, aber das scheint ja was Ähnliches zu sein. Wenn man mal so draufklickt oder so, sollte man dann vielleicht mal tun. Das MMA-Radio hat auch eine neue Ausgabe. Was für eine? Was für eine? 2 Stunden lang Entertainment pur. Ja, direkt der Anfang ist toll. Also, wer da nicht da dran bleibt, ist selber schuld. Ende der Woche müsste eigentlich schon die nächste Ausgabe in euren Podcatcher wandern. So. Ich glaube, wir haben alles. Wir könnten schon fast zu unseren Tops und Flops kommen, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Pocho, 4 Ecken 2L ist wirklich überall erreichbar. Ich wiederhole es nur noch einmal. Das allerletzte Mal in dieser Ausgabe. facebook.com/4Ecken2L dort die Social-Anlaufstelle für jedermann. Auf Twitter sind wir zu erreichen, @4Ecken2L. Dort habe ich wirklich in den letzten Stunden einiges zu tun gehabt mit dem einen oder anderen Transfer, der dann doch noch über die Bühne ging. Auch toll, diese Arbeit, die du da gemacht hast. Natürlich, natürlich auch dort haben wir die Podolski-Verletzung und auch die Van der Vaart-Verletzung geretweetet. Solltet ihr nicht bei Twitter sein, dann könnt ihr diese ganzen News natürlich auf unserem Twitter-Feed, auf unserem Blog nochmal nachlesen. Ist ja auch alles möglich. Einfach auf unsere Page gehen, 4ecken2l.wordpress.com, dort rechts einfach auf Twitter-Feed gucken. Ach, guck mal da. Mhm. Heinkes erhält Fairplay, erhält die Fairplay-Medaille. Ja, muss man ja wissen, sowas, ne? Alles das nur hier bei 4ecken2l so in dieser Art zu erfahren. So, ich habe, genau, habe ich eigentlich erzählt, dass es bei GameStop 99 €, dass ihr den Link bei uns auf der Page findet. Ja, das ist ja brandheiß. Einfach auf unsere FIFA-PES-Sektion gehen. Dort bekommt ihr den Link direkt zu der GameStop-Aktion. Für 99 € bekommt ihr 24 Gold-Sets, das Spiel im Steelbook und einen Ball noch dazu. Original von Adidas, sieht wirklich cool aus. In einer wirklich coolen, in einem wirklich geilen großen Karton. Ist alles wirklich großartig. Es wäre wirklich wunderschön, wenn ihr uns auf iTunes 5 Sterne geben würdet. Das ist nämlich immer toll, dann wird man nämlich noch ein bisschen bekannter und könnte sich dann bei etwaigen 2 Two-on-Two-Battles noch größere Geschenke oder Preise aushandeln, oder? Ja, wenn man bekannter wird, auf jeden Fall. Die Preise steigen mit dem Bekanntheitsgrad sozusagen. Ansonsten würde ich sagen, war's das. Pocho, dein Flop des Spieltags. Ach, heute fangen wir mit dem Flop an, das ist ja sehr nett. Ich glaube, der Flop wird dich ein bisschen überraschen. Oh. Der Flop ist auch noch nicht so bekannt, weil es heute erst ein bisschen über die Newsseiten tickerte. Mein Flop der Woche ist Carsten Janka. Warum? Weil Carsten Janka in einem Spiel, in seiner Funktion als Co-Trainer, ein Spieler seines Vereins dazu aufgefordert hat, lautstark dazu aufgefordert hat, einen anderen Spieler umzugrätschen und ihn zu faulen. Mhm. Und ich glaube, mit dem Hinblick darauf, wie wir jetzt eben auch über das Supercup-Finale gesprochen haben, dass Spieler wirklich fast vorsätzlich verletzt werden, oder es scheint, dass sie vorsätzlich verletzt werden, ist das ein absolutes No-Go, besonders für einen Trainer im Profibereich. Ein Spieler kann kämpfen, ein Spieler kann wirklich bis auf die totale Verbissenheit kämpfen, aber einen Spieler gewollt zu verletzen, ist, denke ich, überhaupt der größte Flop, den man überhaupt nennen kann. Das ist natürlich richtig. Pocho, da hast du wirklich die Moralbremse angesetzt und zu Recht auch. Mhm. Zu Recht. Carsten Janka, pfui. Mein Flop der Woche ist der Transfer von Mesut Özil. Mhm. Ich finde, das ist einfach den Schwanz einziehen und einfach sein Mann stehen bei Real Madrid hätte ich besser gefunden. Wenigstens ist es versucht, weißt du? Mhm. Hätte es ja nochmal ein Jahr versuchen können. Das ist ja nicht so, wenn er jetzt uralt wäre, 24 Jahre alt. Finde ich wirklich schade, Mesut. Aber bei Arsenal kannst du ja den Club vielleicht auf neue Sphären hieven. Das kann natürlich passieren, ja. Was ist dein Top des Spieltags oder der Woche? Ja, mein Top ist der Boateng-Transfer zu Schalke. Boah. Absolut, weil der Boateng-Transfer alleine auch von seiner Art, wie er stattgefunden hat, in heutigen Zeiten etwas ganz Besonderes und fast schon Novum ist. Denn solche Transfers, die wirklich, wie du sagtest, out of nowhere kommen, mit denen man nicht rechnet, wo auf einmal ein Spieler bei einem Verein steht und sagt, so, ich spiele jetzt hier. Das ist was ganz Seltenes geworden in Zeiten von Twitter und Facebook und Ähnlichem, dass da nicht vorher was durchsickert. Und von daher ist der nicht nur der Transfer an sich, sondern auch das Drumherum um diesen Transfer für mich absolut das Top der Woche. Schön, das freut mich. Sowieso Schalke, glaube ich, bei uns gar nicht so unbeliebt, ne? Nee, absolut nicht. Mein Top der Woche ist, da muss ich jetzt mal, oder was heißt muss, ich mache es einfach, weil ich das der Überzeugung bin, ich muss ein bisschen pro Hannover 96 mal was sagen, und zwar Leon Andresen. Oder Andresen. Töpperwien sagt Leon Andresen. Ja. Oder Andresen. Nennen wir ihn einfach Andresen, oder? Andresen, ja. Leon Andresen, der wirklich seit die meiste Zeit seiner Karriere verletzt war und wirklich ein unglaublicher Sympath ist, eigentlich mit der sympathischste Spieler, den ich überhaupt in der Bundesliga kenne, hat jetzt wirklich drei großartige Heimspiele hinter sich gebracht. 96 hat dadurch alle gewonnen. Das liegt hauptsächlich daran, dass Andresen großartig gespielt hat. Ich finde, das ist eigentlich einer der Top-Spieler jetzt im Moment, die in der Bundesliga rumlaufen. Hat schon seine 29 Jährchen auf dem Buckel, aber nichtsdestotrotz großartig Leon Andresen bekommt von mir den Top of the Week, einfach darum, weil ich das großartig finde, dass der nach mehreren Verletzungen sich immer wieder zurückgefightet hat und jetzt wieder auf einem Niveau spielt, das einfach fantastisch ist. Leon Andresen, danke. Von mir als Hannover 96 Anhänger, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht sagen Supporter, aber ich bin ein Anhänger dieses Clubs und finde auch, dass du dem Club auch von der Außendarstellung wirklich sehr gut tust. Von daher das Prädikat Top of the Week, Leon Andresen. Danke. Boccio? Kann ich so unterschreiben sogar. Das, was ich gesehen habe in Interviews von ihm, macht wirklich einen unfassbar sympathischen Eindruck. Ein Mensch, der andauernd am Lächeln ist und trotzdem auf alles eine Antwort gibt. Toller Typ. Hätte ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt für den Top der Woche, aber ist natürlich, zeigt natürlich deine Integrität und alles in dem Thema. Du weißt halt, was Top und was Flop ist. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ne? Natürlich habe ich das. So, wir werden durch. Die 4x12er Supershow ist damit im Kasten. Die Supershow. Du musst das wirklich so aussprechen. Die Supershow. Supershow. Supershow. Die Finkenfeuer Supershow. Yeah. Ist durch und ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich nochmal bei den ganzen Likes bei Facebook. Ist wirklich großartig. Da, wenn man immer sieht, dass da ein Like kommt, dann denkt man sich, super. Alter, das kommt an, das macht den Leuten Spaß und da mache ich weiter, da gebe ich weiterhin Gas oder vielleicht noch mehr Gas. Ganz genau. Wie jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen FIFA-Geschichte. Ich finde, dieses FIFA 14 sollte uns eigentlich jetzt weiter begleiten, oder? Nicht nur jetzt in der Vorphase, wo das Spiel rauskommt. Aber ich denke auch, das können wir weitermachen. Da kommen ja auch immer wieder Neuigkeiten und alles zu raus, von daher. Und wir können ja vielleicht dann auch mal irgendwann ein bisschen Material deinerseits zeigen. Man weiß es nicht. Genau. Ich hoffe, das kommt wirklich zustande, dass du dir irgendwann die PS4 holst und wir dann Tour und Tours machen können. pro Woche. Definitiv. Das habe ich auf jeden Fall auch vor. Ich habe es dir ja schon mal so gesagt und ich sage es auch on air. Es gibt keinen besseren Trailer, es gibt keine bessere Werbung für eine neue Konsole als eine Unterhaltung mit dir. Ich will jetzt noch ein weiter, Pocho. Vielleicht da zu diesem Thema noch mal ein paar Geschichten auf, ich werde ja diese Ausgabe auf Facebook posten, auf YouTube posten, vielleicht auf YouTube und Facebook, einfach unter diese Ausgabe, jetzt kommt mir gerade eine brandheiße Idee. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Technik da ist, ich weiß nur, dass es geht. Unter dieser Ausgabe, der 53. ist es doch, ne? Ja. Vierecken 2.11er Ausgabe, was haltet ihr davon, wenn wir einfach diese Two on Twos mit dieser Share-Funktion von der PlayStation 4 genau, aufnehmen. Man kann nämlich auch die Gespräche damit aufnehmen. Mhm, okay. Und wenn wir die einfach dann auf unseren YouTube-Channel auch noch stellen. Also sprich, ja. Wir treffen uns, ja, Freitagabend. Mhm. Nach dem Topspiel oder vor dem Topspiel oder während der Topspiel, wenn es jetzt vielleicht eine Mannschaft, zwei Mannschaften sind, die uns Viere dann, ne, dich, Gladbach, mich, Bayern, Hannover und die beiden, dann weiß ich nicht, Braunschweig und Freiburg, dann umtreiben. Wenn wir dann uns vielleicht zusammensetzen und uns treffen und uns in einer Party treffen, also in so einer Game-Party, wenn wir dann einfach dieses Spiel mit der Share-Funktion der PlayStation 4 aufnehmen, und dann, das wird dann definitiv hochgeladen bei YouTube und das dann einfach weiter verlinken auf unsere YouTube-Seite. Also sprich, haben wir dann auch einen Podcast, der... Im Podcast sozusagen. Also wir haben dann ein Gespräch natürlich, ne, zwischen uns Vieren, dann wird natürlich mit Sicherheit auch viel Smack-Talk und Trash-Talk. Ja. Aber dann über die Zeit, ich weiß nicht, wie lange wir spielen, zweimal 10 Minuten oder zweimal 12 Minuten, weiß ich nicht. Das sind natürlich Feinheiten, die besprechen wir dann. Aber was hältst du davon und auch die Hörer, wenn wir dieses Duell dann auch einfach aufnehmen mit dieser Aufnahmefunktion der PlayStation 4 und dann hochladen? Ja, klar. Und dann natürlich, Für alle dran teilnehmen zu lassen und vielleicht auch ein bisschen als Anreiz für den Nächsten, der sich dann auch eine Konsole zu sagen, weißt du was, mit denen nehme ich es doch locker auf. Und dann soll er dann zeigen, was er hat. Das ist doch eine super Idee, oder? Die kommt mir gerade so. Ja, das ist typisch doch, oder? Das ist doch bei dir so. Großartig, da habe ich jetzt noch mehr Bock drauf. Schön geil aufnehmen, das Spiel. Kann man sich dann nochmal schön angucken. Und Pocho, ich glaube, wir könnten dann auch so eine Art Spieltagsanalyse machen. Dann gucken wir unser Spiel nochmal. Ja, also, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also klassisch. So wie Thomas Helmer und die das immer und machen. So. Und so, ja. Hier sieht man ganz klar, dass du da natürlich einen schlechten Laufweg hattest. Also hier hättest du natürlich darüber gehen müssen und den langen Pass spielen können, aber natürlich auch auf der anderen Seite siehst du ganz klar, dass der Torschuss eigentlich gar nicht so gut war. Ja, natürlich. Das ist ja großartig. Das sind ja Möglichkeiten, die sich auftun, die sind ja ekelhaft geil. Wird das geil, Mann! Sich so eine halbe Stunde hinsetzen oder so, wie lange wir machen, 20, 25 Minuten und gucken uns das Spiel an. Und dann sehe ich hier, ne? El Pocho 81. Okay. Da sieht man ganz klar, also dieses Foul war wirklich unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Revanche-Foul, ne? Dann sage ich natürlich zu dir, Pocho, du musst deine persönlichen Probleme, deine persönlichen Nicklichkeiten, die gehören einfach nicht auf den Platz, Pocho. Wenn wir beide im Namen von Vierken 2.11er eine Partie bestreiten, jetzt kommt derjenige, der so... Dann verlange ich von dir einfach, dass du hundertprozentig fixiert bist, hundertprozentig hinter der Aktion stehst und hundertprozentig hinter der Sache als solches stehst. Da möchte ich keine Fouls sehen von dir, die einfach nicht hier hingehören. Die natürlich unser Team schwächen könnten. Pocci, hier geht es wirklich nicht nur um unseren Namen, hier geht es auch um Preise. Ja, natürlich. Und um unseren guten Ruf, ne? Das kann ich so nicht gutheißen. So, welche Gespräche werden wir dann führen? Ja. Das machen wir. Wir nehmen die Scheiße auf. Ja, machen wir auch. Mit Voice, mit Gespräche und so. Mhm. Ganz schlimm ist es dann, das wird bei mir unweigerlich passieren, wenn es dann wirklich mal 0-4 für die anderen stehen sollte. Ja. Dann gibt es entweder zwei Varianten. Das hat die Geschichte schon gezeigt. Es hat viele, das hat tausende von Begegnungen, die ich online mit meinen Kumpels gespielt habe, schon gezeigt. Es gibt zwei Varianten. Entweder ich beleidige die Menschen. Und zwar maßlos. Maßlos, wirklich. Das kann doch nicht sein! Du dummes Schwein, hallo! Oder es, Variante 2 tritt in Kraft. Du machst dann den Alleinunterhalter. Ich sag da nichts mehr. Das liegt aber nicht daran, weil ich eingeschnappt bin oder so, sondern Weil ich mir denke, Alter, du bist doch gar nicht so schlecht, Mann. Jetzt streng dich an, Alter. Dann sage ich wirklich nichts mehr. Und streng mich an und verkrampfe dann völlig. Und dann passiert gar nichts mehr. Dann verkacke ich völlig. Da freue ich mich riesig drauf. Ey, das wird so großartig. Der erste 14-Jährige uns voll abzieht oder so. Das wird passieren. Ja, natürlich. Welche Mannschaft nehmen wir dann eigentlich? Ja, da einigen wir uns auf eine neutrale Mannschaft, würde ich sagen. Real Madrid, Bale und Ronaldo dann? Ja, mit Bale komme ich klar, ja. Also das können wir jetzt schon mal festlegen. Ich denke mal, wir werden dann nicht Bayern gegen Braunschweig machen. Also wir werden uns dann immer auf eine Sternkategorie festlegen. Man kann sich ja dann gegebenenfalls auch sagen, wenn man ein tolles Bundesligaspiel an dem Tag gesehen hat, zu sagen, weißt du was, wir spielen das Spiel einfach mal nach und so. Und wir beide nehmen das würde ich jetzt einfach mal so sagen, wir beide nehmen die von den Sternen, es gibt ja mal 5 Sterne, ne? Wir nehmen dann einfach mal die schlechtere. Ja, klar, natürlich. Hm? Aber das wird großartig. Scheiße, Mann. Hab ich da jetzt Bock drauf? Aber ihr könnt ja mal unter diese Ausgabe bei Facebook und bei YouTube schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich habe jetzt schon eine Diskussion auf Facebook gehabt, dass sich da der eine das auf Xbox holen, dass ich mir auch eine Xbox holen soll. Ja, wollte ich auch erst machen, ohne Frage, aber ich habe das Ding vorbestellt und werde es mir im ersten Tag holen. Hab Bock auf eine neue Konsolengeneration. Werde mir dann natürlich, einfach weil die Konsole als erstes available ist, werde ich mir da FIFA 14 holen. Ich will ja auch lieber den Legendenmodus bei Ultimate Team spielen. Klar, aber ne, es geht halt nicht. Ja, klar. Also, ich werde mir die PS4 holen. FIFA 14, du wirst dir die PS4 holen. Ich hoffe mal auch FIFA 14. Ja. Auch natürlich eine Runde Drive Club werden wir spielen. FIFA 14 ist der erste Kauf, den ich machen werde. Ja, Drive Club ist ja dabei. Ja, klar. Aber wie gesagt, als erster Kauf ist dann klar FIFA 14 auch als erstes dabei. Natürlich. Ich werde mir am ersten Tag FIFA 14 und Destiny holen. Oh, es wird so super. Ey, dieses FIFA-Ding wird so großartig. Also, was haltet ihr von so einer Two-on-Two-Battle? Einmal die Woche nur ein Spiel, nicht zu viel. Das ist auch ein bisschen, ja, mit Preis, wie gesagt. Was es dann wird, ein Shirt aus dem Shop oder was weiß ich, müssen wir dann mal schauen. Ich hab Bock. Ich wollte eigentlich schon vor 5 Minuten eine Abmoderation machen, werde das jetzt aber nachholen, in diesem Fall, und sage vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann kommende Woche wieder. Dann reden wir mal ein bisschen über die Nationalmannschaft. Was hältst du davon? Absolut, denn es steht ja einiges bevor. Wann ist das zweite Spiel? Freitag ist gegen Österreich, ne? Ja, ich meine auch, das zweite Spiel, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Glaube ich, Montag, Dienstag oder so. Ich denke mal, nach dem zweiten Spiel werden wir uns dann zu einer Nationalmannschaftsausgabe. Ja, genau. Mit einem schwarz-rot-goldenen Cover. Ja, können wir auch machen, von mir aus. Hab mich ja jetzt schon bei diesem Cover hier schon unfassbar ins Zeug gelegt. Ja, das ist wirklich eine künstlerische Leistung, die seinesgleichen sucht. Und dann werden wir aber auch bei der nächsten Ausgabe dann den 5. Spieltag besprechen. Ne? Mal kurz anreißen. Absolut, ja. Und natürlich, vielleicht gibt es dann schon Neuigkeiten zu FIFA, PES und sonst irgendwas. Am 29.11. kommt übrigens die Konsole. Ich bin schon ein bisschen fickrig. Ich bedanke mich bei dir und bei den Hörern. Du hast wie immer das letzte Wort. Ich sage Horrido. Ich sage auch auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Likes, die dazugekommen sind. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und ich freue mich auch auf alles, was da kommt und besonders eben auf die nächste Ausgabe. Bis dann.